Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Herzlich willkommen. Ja, wieder mal. Obwohl wir schon Mittwoch gearbeitet haben, müssen wir sonntags auch noch arbeiten. Ich denke, wir sollten eine Gewerkschaft gründen, eine Weltraumaffen-Gewerkschaft. Ja, wer sonntags arbeitet, ist selber schuld, sage ich dazu. Einen schönen guten Abend. Ja, wollen wir gleich einsteigen. Das hier ist von mir und reiht sich ein in die lange Reihe. Ziemlich eingeblendet. Jetzt. Ich habe es nämlich schon gesehen vor unseren Zuschauern. Ja. Das reiht sich ein in die lange Reihe von Medienunternehmen, die in letzter Zeit in Schieflage geraten. Und ich weiß nicht, Salon ist eigentlich relativ unbedeutend, sage ich jetzt mal, aber hat halt auch während Gamergate eine unrühmliche Rolle gespielt und veröffentlicht halt auch jede Menge Social Justice-Gedanken und greift auch Leute an, die von Social Justice-Gedanken nicht so viel halten. Genau, ja. ich kenn das zum Beispiel größtenteils von den Problemen, die der Sam Harris mit denen hatte. Also dass diverse Journalisten von Salon ihm irgendwie unterstellen, er wäre so ein schlimmer Islamhasser und so. Und ja, daher kenne ich Salon vor allen Dingen. Und jetzt gehen sie auch den Weg. Das ist ja der Laden, wo ich vermutet habe, dass sie für 5 Euro oder für 5 Dollar dann demnächst verkauft würden, ja? Genau, also geschätzt waren es vor ein paar Jahren noch 140 Millionen Dollar wert. Mhm. Und jetzt versucht man halt, um die Schließung oder das Verschwinden abzuwenden, halt den Laden für 5 Millionen zu verkaufen. Also kann sich jeder einen Reim drauf machen, wie sehr sich das lohnt, woke Propaganda zu machen. Und es wirft ja auch ein Licht auf die Unterstützer dieser ganzen merkwürdigen Ideologien, dass sie nicht mal in der Lage sind, ihre eigenen Presseerzeugnisse am Leben zu halten. Ja, also ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für Salon. Und zwar Salon hatte ganz andere Ursprünge, wie es im Endeffekt jetzt geendet ist, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und zwar ursprünglich war Salon zwar mit einem eindeutigen ideologisch progressiven Weltbild in Erscheinung getreten, aber 1994 wurde Salon mal gesehen quasi gegründet, um Autoren, die benachteiligt waren wegen bestimmten Gewerkschaftssachen, die damals in der Autorengilde waren, also die waren, das ist quasi eine Sache gewesen, wo sich Leute zusammengefunden haben, um was Neues zu gründen, mit, wie gesagt, mit dem progressiven Bias ausdrücklich, aber sie haben es relativ schnell geschafft, in der Medienlandschaft sich zu einem, zumindest im US-amerikanischen Bereich, führenden politischen Meinungsmagazin zu etablieren. Zumindest in Washington DC wurde immer geguckt, was sagt denn Salon-Magazin dazu. Ja, und wie gesagt, wir reden jetzt hier von 1994 bis 2005 oder so. Und danach, von Anfang an hat Salon sehr viel im Internet gemacht. Aber danach ist auch Salon in diesen bösen Kreis gekommen. Ja, mehr Venture-Kapital akquirieren, um wachsen zu können online, mit viel höheren Zahlen versprechen. Diese Zahlen können gar nicht eingehalten werden. Das heißt, am Ende des nächsten VC-Rahmens muss, also wenn die nächste Kapitalerhöhung ansteht, muss im Endeffekt wieder eine neue Story erdacht werden. Sehr viele Nachrichten-Outlets gehen ja gerade unter, genau deswegen, weil deren Kapitalbasis ausgelaufen ist und die müssten neue Geldgeber akquirieren und nicht alle finden sie. Und Salon hatte früher eine sehr große politische Relevanz, hat es aber mittlerweile nicht mehr. Ja, und auch Probleme hat Edition F. Edition F ist ja hier von uns auch schon bekannt, häufig hier bei uns stattgefunden. Und das ist ja dieses Magazin mit feministischen Drall, eins von denen, aber das kommt jetzt eher so aus der Ecke Wirtschaft und drüber klagen, dass zu wenige Frauen da sind. Und während ja sowas wie Missy Magazin eher sich den gesellschaftlichen Part vornimmt, war Edition F halt immer mit so einem Drei-Richtung, die Frauen müssen irgendwie in der Wirtschaft dominieren und da gab es ja dann auch diese Female Future Force, über die wir ja auch schon mal berichtet hatten vor ein paar Jahren, als es neu war. Und ja, die Nummer, hat wohl auch nicht so viel gebracht, wie sie sich erhofft hatten. Das wird jetzt auch demnächst eingestellt. Also die Female Future Force, die Edition F, wird es wohl noch ein bisschen weitergeben, aber mit drastisch reduziertem Autorenstamm und so. Und nach dem, was sie geschrieben hatten, in diesem Artikel von der Taz, die hier, der hier verlinkt ist, was man jetzt nicht sehen kann in dem Archive. Aber da stand halt eben drin, dass die größtenteils von sogenannten Native Advertising gelebt haben, da bei Edition F. Und ja, das hat halt nicht genug gebracht. Und dieses Native Advertising ist natürlich auch relativ, ja, jetzt nicht so wunderbare für den Journalismus, weil im Endeffekt bedeutet das ja, wir schreiben irgendwelche Beiträge und quasi für einen Werber, wo der sich dann irgendwie darstellt. Und das sieht dann so aus wie ein redaktioneller Beitrag, obwohl das eigentlich nur Werbung ist. Und unter anderem habe ich die ja in der Vergangenheit auch schon mal kritisiert dafür, dass da auch die FDP-Bundestagsfraktion, nachdem sie in den Bundestag wieder eingezogen sind, eine der ersten Amtshandlungen da irgendwie bei Edition F nach feministischen Frauen da irgendwie gesucht hat für den Aufbau des Social-Media-Teams. Und viele von den hanebüchenden Sachen, die dann da später aus dem Social-Media-Team irgendwie rausgeflogen sind, ja, sind für mich ein deutliches Indiz dafür, dass wir die da auch gefunden haben bei Edition F. Ja. Aber es war wohl auch so, dass sie diese Future Force, diese Academy, die sie da veranstaltet haben, das hat wohl ordentlich Geld gebracht, nur sie scheinen vorher nicht durchgerechnet zu haben, was das kostet. Das heißt, sie haben mehr eingenommen, als sie eigentlich haben wollten, aber trotzdem trägt sich das Projekt nicht. Wahrscheinlich haben sie einfach versucht, eine NGO zu gründen. Hätten sie sich die Quote vom Staat holen können oder so. Ich erinnere mich noch an die Bloggerin, die sie da hatten, irgendwie Jessica Weiss oder so. Die Bloggerin. Ja. Was Weiß Weiß. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen was Cringiges. Es ist ja bald Europawahlen. Also nächste Woche, glaube ich, oder? Das habe ich schon gesehen. Ja, und das ist hier so ein Versuch der FDP, ein bisschen lustig zu sein. Mhm. Ich spiele mal ein kleines bisschen davon ab. Viel wird man nicht aushalten. Hallo, meine Lieben. Heute habe ich ein ganz besonderes Tutorial für euch. Am 26. Mai sind ja Europawahlen. Wie immer sind die Wahlen an einem Sonntag. Aber es gibt zum Glück eine Lösung. Das Zauberwort heißt Briefwahl. Ja, das ist jedenfalls die Frau Hahn. Ich glaube auf Platz 2 der Liste von der FDP. Also mit relativ guten Aussichten darauf, bald Europaabgeordnete zu sein. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob die immer so drauf ist. Keine Ahnung, ich habe die noch nie getroffen. Das ist, wenn man Freiheit predigt in der Partei, da muss man nur darauf zulassen, ne? Ja, nee, ich weiß nicht. Also es wurde halt auch kontrovers diskutiert auf jeden Fall, ob das nicht ein bisschen ja, zu albern ist oder so. Aber es soll, denke ich mal, so eine Art Satire auf YouTube-Influencer sein. Und es ist wahrscheinlich deswegen auch so ein bisschen, ja, extra überdreht. Also wenn das Ziel war, dann ist es auf jeden Fall gut gelungen. Aber ich weiß nicht. Also nee, also wenn eine Satire genauso cringig ist wie das Original, ist sie eigentlich nicht gelungen. Meinst du? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist ja, eine der ersten Maßnahmen, um Frauen zu locken, muss ich sagen. Ja, also ich hätte ja jetzt hättest du es nicht gesagt, hätte ich da jetzt nicht drauf schließen können, dass das eine Satire auf Influencer sein soll. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine das nur. Weil eine ganz andere Frage. Haben die Like-Dislike-Ratio ausgeschaltet oder was ist da los? Das denke ich mal ja. Wahrscheinlich schon, ja. Könnte sein, dass die nicht so gut ausgefallen ist halt. Ne? Wahrscheinlich nicht, nee. Die Leute nehmen ja doch viel ernst heutzutage. Ne? Aber halt 82.465 Aufrufe ist halt relativ viel für so ein politisches Video. Und da denke ich mir, da werden ein großer Teil Leute dabei gewesen sein, die es gehasst haben. Wahrscheinlich ja. Ja, apropos FDP, das ist ja die große Nicola Bär, die keinen die kein Podest braucht, aber die anderen wohl. Damit sie nicht so klein aussehen. Jo, ich lasse mir das Reich mal ein. Gucken wir mal. Kann man sich mal angucken, wie groß die Politiker so sind in Zukunft oder so. Ich meine, der Schröder war ja auch so klein, hat immer überall Podest gekriegt, ne? Und man sieht es eben normalerweise nicht im Fernsehen, aber es gibt Unterschiede. Also ja, aber ist es nicht irgendwie auch Beschiss? Also. Ja, kann man so sehen, ne? Ja, also das kann entweder Beschiss sein oder einfach nur von den Kameraleuten, einfach nur damit es im Shot einfach besser aussieht. Ich weiß, bei Tom Cruise, der ist ja auch so klein, da machen sie einfach die Kameraperspektive immer so ein bisschen von unten und die Leute stehen dann hinter ihm und dann sieht es aus, als wenn sie gleich rausbringen. Der Meine Peter Frage Maffay wäre, hat... Wie gesagt, es kann einfach einen technischen Grund haben. Meine Frage wäre, machen die das öfter? Das ist gang und gäbe, ja. Ja, dann sehe ich das als normal an. Mein What the fuck. Okay. Das erinnert mich an Peter Maffay, der auch immer nur besonders kleine Musiker auf der Bühne hat, damit man ihn überhaupt sieht. Okay. Ja, kommen wir zu einem Artikel von Novo Argumente. Das ist ja auch ein Magazin, was auch Freund vom Podcast ist, sage ich einfach mal. Und hier geht es um die Wählerbeschwörung. Und das ist eine eindeutige Leseempfehlung für alle Leute. Die Konklusion, die teile ich jetzt nicht so unbedingt, aber das ist ja jedem selber überlassen. Im Endeffekt wird ein Bild von Europa gemalt, was, also sagen wir mal so, es wird das ein realistisches Bild von Europa gemalt, was im Gegensatz zu dem steht, was im Journalismus immer so vermittelt wird. Ja, es geht halt um die undemokratischen Strukturen, die es in der Europäischen Union nun mal gibt, ja, weil wir wählen das Parlament, aber die Kommission entscheidet. Und ja, natürlich haben wir die nationalen Wahlen und die bilden die Kommission und so weiter und so fort, aber trotzdem ist es ist etwas seltsam. Ja, und der Wahlkampf wird auf einer sehr emotionalen Ebene geführt, weil halt mit Fakten für Europa nicht mehr sehr viel umgegangen wird im Wahlkampf, weil die meisten Leute der Bevölkerung, denke ich mal, ja auch in ihrer Lebensrealität merken, was Europa für Vorteile und aber auch für Nachteile bietet. Ja, und das einfach mal ganz gut zusammengefasst, einfach als Leseempfehlung für alle. Ja, man muss sich schon fragen, ob das wirklich eine Wahl zu gehen am nächsten Sonntag, ja. Ich meine, sehr viele Leute haben sich sehr viel Arbeit mit der Wahl gemacht, das soll nicht umsonst gewesen sein. Ich frage das nur, dass du mit so einem Europaparlament eben eine übergeordnete Ebene noch einbaust und jede Ebene entscheidet ja irgendwelche Gesetze für sich. Und jedes Gesetz bedeutet natürlich fast jedes irgendwie in irgendeiner Weise eine Freiheitseinschränkung für die Bürger. Je mehr Parlamente, desto mehr Gesetze. Desto mehr Gesetze, desto mehr Freiheitseinschränkungen. Das so einfach sehe ich das teilweise. Deswegen glaube ich, irgendwie ist das für die Bürger nicht unbedingt gut, und dass man da jetzt praktisch ein zusätzliches Parlament hat. Ne, my two cents. Ja. Oder Steve, was hat der Steve uns denn zu erzählen? Das ist hier nochmal ein Beitrag, wo es um die Veranstaltung von der AfD geht, bei der Ewe und ich vor einer Woche waren, wo wir euch schon von erzählt hatten. Aber hier gab es auch nochmal ein Kamerateam, was da war, und das wollten wir euch auch nicht vorenthalten. I'll go. Am Samstag in Berlin im Bundestag. Lange hieß es, Steve Bannon werde auch hier auftreten und Ratschläge geben, kurz vor der Europawahl. Beim ersten Kongress der freien Medien der AfD, wie die Fraktion die Veranstaltung nennt. Freie Medien heißt hier vor allem Blogger mit AfD-nahen Inhalten. Oliver Flash ist mein Name, ich habe einen YouTube-Kanal. Was machen Sie da? Politische Berichterstattung, kommentarartig. Und so die Also dieser Herr hatte sich auf jeden Fall bei der Veranstaltung vorgestellt, dass der von PI News wäre. Und Report. Hat er hier jetzt auf jeden Fall nicht erzählt, aber... Ja, muss er ja nicht. Ja, wollte ich nur mal so gesagt haben. Und der, also es gab im Nachgang gab es dann Medienberichte, dass der dann an dem Abend wohl irgendwie noch in der Rieger Straße von Leuten attackiert worden wäre. Ja, und wohl auch nicht zu wenig. Also wirklich ja, zusammengeschlagen. Ja, die Nacht im Krankenhaus verbringen musste. Okay, aber ist wieder okay soweit oder was? Also ich habe da nichts mehr gehört dann danach. Ich auch nicht. Naja gut, ich denke, man begleitet ja auch nicht jemanden jetzt in der Rekonvaleszenz mit einer Kamera oder so. Der wird schon irgendwann wieder auch auftauchen. Ich weiß, das stimmt ja Dinge von der Schwere her oder so. Das hätte ich, wusste ich. Naja, nachdem, was da zu lesen war, hat er sich am nächsten Tag selbst entlassen. Okay. Die Jungs haben ja auch versucht, den Auftritt vom Yiannopoulos live zu streamen. Ne? Da war er ja wohl auch dabei, aber das ist laut den Leuten ist das gekappt worden von Facebook oder YouTube oder wo auch immer sie streamen wollen. Ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich war ja da. Ich weiß nicht, ob die Streams da gelaufen sind, aber gab es auf jeden Fall mehrere Leute, die das gesagt haben, ja. Ja, wie gesagt, also von er war da auch dabei bei so 3-4 anderen Leuten noch. Und das ging halt irgendwie 8 Minuten und dann irgendwann war es zu Ende, bevor Milo überhaupt ein Wort gesagt hat. Okay. Aber es gibt, also wer die Rede sehen will, es gibt die Rede auf YouTube. Schwerpunkte thematisch? Islamkritik. Die eigentliche Veranstaltung findet hinter verschlossenen Türen statt. Rein dürfen nur ausgewählte Medienvertreter auf Einladung. Andere sollten im Vorfeld offenbar ferngehalten werden. So schrieb der AfD-Pressesprecher am Freitag an Report München: Ich bitte Sie, sollten Sie keine Einladungsbestätigung erhalten haben, davon Abstand zu nehmen, dort trotzdem zu erscheinen. Doch gegen Reporter im allgemein zugänglichen Bereich können die Organisatoren nichts ausrichten. Ich bin nicht der Pressesprecher unseres Pressesprechers. Grundsätzlich würde ich jetzt mal raten, dass er Ihnen vielleicht mal auch einen freien Samstag bestellen wollte und eine gewisse Enttäuschung ersparen wollte, wenn Sie dächten, Sie können da mit reingehen, wo überhaupt kein freier Platz mehr da ist. Das ist eine Serviceleistung unserer Pressestelle. Ja, keine Ahnung. Ja, aber war es nicht so, dass bei dieser Kimberly Crenshaw-Veranstaltung, wo ihr 2 Wochen vorher wart, auch noch Leute hin wollten? Und dann gesagt bekommen haben, nee, es sind keine Plätze mehr frei? Also nee, bei der Kimberly Crenshaw-Veranstaltung standen wir eigentlich alle nur davor und irgendwann ging es dann auf und alle sind reingegangen. Also irgendwie wurde aber da gar nichts. War doch auch eine Anmeldung vorher. Da gab es eine Anmeldung vorher, ja. Also das muss ich auch zu unserer Schande gestehen. Wir hatten uns irgendwie Monate vorher angemeldet, dann hatten sie das ganze Ding verschoben von Samstag auf Sonntag. Und in dieser E-Mail stand drin, bitte melden Sie sich erneut an. Und diese E-Mail habe ich aber erst geöffnet, irgendwie am Samstagabend, am Tag davor. Und ja, also im Endeffekt waren wir dann quasi auch nicht mehr angemeldet. Und hier der Sebastian von Red Pill Berlin war überhaupt auch nicht angemeldet, aber das hat da kein Mensch kontrolliert. Illegal und unangemeldet im Bundestag, ja? Boah. Nee, jetzt bei der Crenshaw. Das war nicht im Bundestag, hätte ich jetzt gedacht. Nee, das war nicht im Bundestag. Nee. Im Bundestag muss man angemeldet sein, ja, da muss man auch Ausweis vorlegen und so, sonst lassen sie einen da nicht rein, das definitiv, ja. Aber generell ins Gebäude nicht rein, schon alleine. Ne? Dieses ist ja da dieser Anhörungssaal, der große, in dem ich auch schon mal gesessen habe vor ein paar Jahren, als ich da bei den Grünen war mit Anne Witzurek und der Sabine Haag, der Genderwissenschaftlerin und diversen anderen Leuten, wo es da um Antifeminismus ging und man da irgendwie probiert hat, Leute, die was gegen Homosexualität haben, in einen Topf zu werfen mit Leuten, die was gegen Feminismuskram haben. Hm. Das war auch sehr interessant. Das Übliche. Darf ich mal kurz noch eine Zwischenfrage stellen? Und zwar, hier wurde ja beklagt, dass Journalisten nicht eingelassen worden seien. Waren denn irgendwelche anderen Journalisten oder irgendwelche Kamerateams oder sowas sichtbar da vorhanden? Wurde bei der Veranstaltung vorher gesagt, bitte keine Videoaufnahmen, keine Fotos machen? Wie war das? Naja, also es hängt so ein bisschen davon ab, was deine Definition von Journalismus ist. Also im Prinzip sind diese ganzen Leute, die da drin sitzen, bezeichnen sich ja auch als Journalisten und diverse von denen haben das auch gefilmt, unter anderem ja auch hier der Freedom Alternative, der dann hinterher noch mit dem Abel ein Interview gemacht hat, der hatte da drin halt auch gefilmt. Ja, also im Endeffekt, also von der ganzen Sache haben auf jeden Fall mehrere Leute Aufnahmen gemacht. Also jetzt dem, was da in diesem Anhörungssaal stattgefunden hat. Später war da auch noch eine Dame, die da irgendwie mit einem Kameramann irgendwas aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ob die damit gerechnet hat, dass da noch der Überraschungsgast da noch irgendwie auftaucht oder so. Also das wirkte auf jeden Fall so ein bisschen seltsam. Die hatte auch keine Kennzeichnung irgendwie dran. Dann gab es noch ein Kamerateam, was gleich irgendwie morgens die Leute da beim Frühstück schon gefilmt hat. Die waren aber auch nicht gekennzeichnet, keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Und dann gab es halt dieses Bayerische Rundfunk-Kamerateam, was ich dann beim Mittagessen da gesehen habe. Und das werden die Herrschaften hier gewesen sein, die dieses hier produziert haben. Also ja. Okay. Hatte es ja, erheblich gibt es wieder ein Milo-Video, wa? Es gibt es wieder einfach mal ein aktuelles Milo-Video im Internet. Also der eine hat das auch mitgeschnitten, die Rede von ihm. Und online gestellt. Ja. Da geht ja sonst auch nicht so viel, wenn ich das richtig weiß. Ja, keine Ahnung, ob YouTube die Sachen von dem auch schon löscht. Also. Wäre vielleicht ein bisschen schwierig, wa? Ja. Gibt ja schon so viel. Anders geht's ja nicht sozusagen, als auf einem fremden Kanal. Gegeben. Denn nach Bannons Absage luden Bistron und drei weitere Abgeordnete Bannons langjährigen Zögling ein, Milo Yiannopoulos, einen Trump-Fan, Islamfeind und Ex-Breitbart-Autoren, der 2017 seinen Posten aufgab, nach Vorwürfen, er habe Pädophilie verteidigt. Vor kurzem sperrte Facebook seinen Account wegen der Verbreitung von Hassbotschaften. Ja, das ist ja nur nicht so richtig richtig mit der Verbreitung von Hassbotschaften, sondern was sie ja gemacht haben, ist, sie haben gesagt, der wäre gefährlich. Außerdem vor kurzem, das ist doch schon eine Zeit lang her, oder? Nee, ich glaube, das ist erst 2 Wochen oder 3 Wochen oder so her. Ich meine, man kann halt auch mit Grabesstimme sagen, irgendwie erst letztens wurde Savsan Chebli für Hasssprache von Twitter gesperrt. Ja. Das ist dann ungefähr genauso wahr. Jo. Sollte man vielleicht mal machen, solche Produktionen. Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, hatten sie den Yiannopoulos ja zusammen mit Alex Jones und so gesperrt und nicht schon irgendwie... Also ich habe das anders verstanden, dass vor einem Jahr oder so schon gesperrt wurde, als das Ding mit dem Ghostbusters-Film lief. Da hat er doch mit der schwarzen Schauspielerin... Das war Twitter. Achso, ja, okay, das meinte ich auch. Ja, nee, bei Facebook war er, glaube ich, noch. Aber bei Facebook hat es ja, glaube ich, irgendwie mit diesem Tommy Dingsbums. Namen dürfen wir ja, darf man ja nicht sagen. Sein Name war Robert Paulsen. Nur um es nochmal klarzustellen, ich glaube, er ist schon 2016 von Twitter gebannt worden. Jetzt geht es um Facebook. Jetzt geht es um Facebook, genau. Jetzt ist er von Facebook gebannt worden. Ja. Also ich verwechsel schon richtig. Könnte mich irren. Ja. Nee, stimmt schon. So habe ich das auch verstanden. Milo wäre ein super Gast. Er ist direkt betroffen, genau von diesen Zensurmaßnahmen. Sein Facebook-Account wurde ersatzlos gelöscht in den USA mit 250.000 Followern. Also da sehen Sie, was hier vorgeht. Weil andere in der Fraktion den Gast weniger super finden, wurde er wieder ausgeladen. Stattdessen sprach er am Abend in einem Lokal. Eine AfD-Abgeordnete stellte die Rede auf YouTube. Die Flüchtlinge in Deutschland seien verheerender als jede Massenvernichtungswaffe, gab er dabei beispielsweise von sich. Provokation und Vernetzung, die Rezepte der Rechtspopulisten. Ja, das ist nicht falsch, was sie jetzt gerade gesagt haben. Also das hat er gesagt, aber sie haben halt auch sonst nichts. Ein sehr kurzer Ausriss, ne? Ja, ja, sie haben natürlich auch sonst nichts wiedergegeben von dem ganzen Kram, den er halt erzählt hat. Ich meine, ich habe ja letzte Woche auch schon ein bisschen was gesagt, was mich daran vor allen Dingen gestört hat. Ja. Und ja, also hätte man auf jeden Fall noch mehr Beispiele bringen können, ja. Ja, an dieser Stelle nochmal die Frage, das war ja in einem Lokal, also nicht mehr im Bundestag, war denn da Presse vor Ort? Nee, vor da, jetzt nur, wenn du die anwesenden Leute da rauszählst, die ja irgendwie von BI News, Junge Freiheit und so weiter waren. Also jetzt kein Bayerischer Rundfunk oder so, nee. Die waren da nicht drin und es hieß auch, also das wurde auch erst bekannt gegeben, nachdem die ganze Veranstaltung halt vorbei war. Und das wohl auch irgendwie aus diesen Gründen, wo ich letzte Woche schon drauf eingegangen bin, dass es irgendwie Probleme gibt, das irgendwie als AfD-Veranstaltung zu klassifizieren. Und ja, deswegen musste das halt außerhalb vom Bundestag stattfinden und man hatte natürlich auch die Angst, dass irgendwelche Leute dann da einfallen und so oder dass quasi die Gaststätte im vorauseilenden Gehorsam sich irgendwelchen Druck dann nachgeben muss oder so, wenn das zu früh bekannt wird und so. Also so wurde es zumindest gesagt. Und wir sind also quasi direkt von der Veranstaltung im Bundestag dann da hingegangen. Und es dauerte dann nochmal so eine Stunde oder so, bis dann der Milo da eingetroffen ist. Und da war es da oben auch eigentlich schon relativ voll. Also selbst, also die anderen Leute wussten da nichts von. Und selbst wenn da jetzt noch Leute halt irgendwie aufgekreuzt wären, hätte man die wahrscheinlich auch rausgeschickt, weil es da schon ziemlich voll war. Also mich wollten sie auch schon gar nicht mehr reinlassen, nachdem ich mal kurz unten war. Ja. Also da war niemand von der Presse, nein. Aber ich meine, die haben das, die Rede ja auch online gestellt, von daher hat man da ja auch im Endeffekt nichts verpasst. Das sind ja Zustände, Toilettenpause nicht gestattet. Ja. Besonders in den sozialen Netzwerken. Ganze 47% der politischen Diskussionen haben im Vorfeld der Europawahl eine thematische Verbindung zur AfD und zu rechten Themen, wie das Unternehmen Elto Analytics in Madrid vor kurzem herausgefunden hat. Einfluss kann auf verschiedene Arten gemessen werden. Ja, also hat nicht jedes oder fast jedes politische Thema eine Verbindung zu fast jeder Partei? Was soll das denn für, was war das denn für eine Aussage? Die Diskussionen hätten eine Verbindung zur AfD. Ja. Vielleicht zu den Top-Themen, aber die Flüchtlingskrise oder wie man es denn so nennen möchte, ist ja kein Nicht-SPD-Thema. Was soll der Unsinn? Ja, du darfst ja nicht vergessen, dass halt viele diesen Kampf gegen die AfD wie eine Monstranz vor sich hertragen von den anderen Parteien und dass darüber sich ja auch jede Menge Tweets mit oder Social-Media-Meldungen mit Verbindung zur AfD entstehen. Das ist ja auch, hier wird ja nicht offensichtlich zumindest getrennt zwischen positiv und negativ. Das ist ja, und der Herr hier ist von Alto Analytics, ja, die habe ich ja vor einem Stream vor einiger Zeit schon mal erwähnt gehabt und auseinandergenommen. Alto Analytics ist, die machen nichts wirklich Technisches. Die reproduzieren nur Sachen, die andere Leute machen. Ja, im Endeffekt ist das ja das, was der Luca Hammer letzte Woche, was der quasi macht, machen die ja wahrscheinlich auch. Ja, also, nein. Alto Analytics nimmt das, was der Luca Hammer macht und macht daraus ein Derivat. Und das bieten die als eigene Forschung an. Die machen gar nichts. Okay. Die sind schlimmer als die Leute, die Sachen von Englisch einfach auf Deutsch übersetzen. Ja, weiß nicht, das will ich jetzt nicht behaupten, weil ich würde ihr das schon zutrauen, dass sie auch einfach nur aus dem Algorithmus irgendwas rauswursteln und das dann da irgendwie hinkleistern, aber vielleicht hast du auch recht. Ja, also zumindest in den Fällen, wo die in der Vergangenheit zitiert wurden, war es immer der Fall, dass sie immer nur derivative Arbeiten abgeliefert haben. Deswegen habe ich ja gesagt, habe ich die schon auseinandergenommen. Alto Analytics. Ja, und ich glaube, der Rest ist auch nicht so interessant, aber auf jeden Fall ja. Sie reden dann auch davon, dass der Bannon irgendwie jetzt so ein Kloster sich gemietet hat und da dann irgendwie die Rechten schulen will, mag ja auch alles gut sein und so, aber ja. Ja, dass der kleine Kinder frisst, so wie was, ne? Das Blut kleiner Kinder trinkt. Dass der Freunde hat, die das Blut kleiner Kinder trinken oder so, ne? Mhm. Ja. Oh, ja, und kommen wir aber jetzt mal wieder zu was wirklich Drängendem, nämlich der Verfolgung von linken Medienfiguren durch rechte Kampagnen. Deutschland ist ein Beispiel dafür geworden, wie rechte Kampagnen politische oder andere als bedrohlich empfundene Gegner fertig macht halt und wie koordinierte Attacken mit dem Ziel, diese Leute zum Schweigen zu bringen, auf Twitter ablaufen. Und die Journalistin Jasmina Banaschuk sagt halt, sie hofft, dass viele internationale Medien jetzt aufspringen und das Thema, wie schlecht linke Propagandamacher in Deutschland behandelt werden, endlich breittreten. Ja, es ist so lustig, wie man das Ganze rechts durch links ersetzen könnte in diesem Satz, und es wäre gleich 300 Mal richtiger. Irgendwie schon, ne? Mir fällt auch gar keiner dieser Opponents ein, wie das, der da gemeint sein könnte. Für, also oben drüber, wenn du ein Stückchen runterscrollst, noch ganz oben steht, anderthalb Jahre lang gab es deutsche Artikel darüber, wie linke Aktivisten, Journalisten und Politiker massenreportet wurden bei Twitter. Ist das so? Ja, ich frage mich halt auch, ist das so oder ist das so eine Sache, die jetzt halt in letzter Zeit passiert ist? Das stimmt ja auch. Es gab eine Welle von rechten. Ja. Es gab eine Welle von rechten Meldemarathons. Natürlich ist das wahr, aber da wird ja dann auch von ihr überhaupt nicht drauf eingegangen, dass das natürlich mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu tun hat und mit der Freude, halt anderen Leuten ihre eigene Medizin gleich flaschenweise einzuflößen. Ich halte gar nichts davon, Leute sperren zu lassen, auch nicht for the laughs. Oder klar, grinsen sich auch, wenn die Chapli erwischt wird. Aber im Endeffekt wollen wir ja, dass freie Meinungen ungefiltert und ungehindert geäußert werden können. Also es ist auch Blödsinn, Linke zu reporten. Es ist eigentlich Blödsinn, überhaupt jemanden sei keine Meldemuschi. So einfach ist das. Hm. Ja, also die Zahlen, dass Deutschland überproportional dieses Meldetool benutzt, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo Twitter vorhanden ist, ist ja schon mal interessant. Für mich, ich weiß jetzt nicht, wie das aufgeschlüsselt werden könnte, aber ich fände halt wirklich interessant zu sehen, was im Endeffekt gemeldet wird. Ja, weil es gibt ja Sachen, die sinnvollerweise gemeldet werden. Dann gibt es ja bei der deutschen Gesetzgebung einige Besonderheiten, die in anderen Ländern nicht sind, ja, was Holocaust und solche Sachen angeht. Das würde es auch erklären. Aber wenn hier beklagt wird, dass andere Leute massenhaft hundertfach irgendwas melden würden, würde ich erstmal fragen, kriegt man eine Meldung, dieser Tweet wurde 154 Mal gemeldet? Kriegt man das nicht nur einmal? Ich weiß nicht. Und auf der anderen Seite, ja, diese Kampagnen werden ja auch von der Gegenseite gestartet. Also sie erklärt das. Alle Leute nutzen das Tool. Wenn das Tool da ist, wird es von allen Leuten genutzt. Sie beantwortet deine Frage, wenn du ein bisschen runterscrollst, Chris. Also natürlich. Gibt es eine statistische Aufschlüsselung, welche Leute davon betroffen sind? Weil nur so kann man das ja aufschlüsseln. Nee, aber es geht ja vor allem bei Frau Dr. Jasmina Banaschuk geht es ja darum, um sie. Weißt du? Um Jasmina Banaschuk, sonst um eigentlich nichts, weil nachdem hier oben der allgemeine Teil abgefrühstückt ist, kommt sie natürlich mit einem Beispiel. Das Beispiel betrifft ganz zufällig sie. Und sie ist von ganz vielen Right-Wing-Accounts unter Feuer genommen worden. Und Martin Sellner hat das retweetet. Und dann sagt sie halt, ich habe hunderte von Reports in den 24 Stunden bekommen. Aber sie sagt halt, for a joke I made, ich erinnere mich noch, das war, glaube ich, irgendwie, dass man weißen Männern nur noch 3 Tweets pro Tag erlauben soll oder so. Was ein paar Leute rassistisch finden, was natürlich auch im Endeffekt eine rassistische Forderung ist, auch wenn man in Klammern lacht dahinter schreibt. Ich glaube, das ist die dunkle Seite des Witzes. Ja, und dann beschwert sie sich, wenn sie fordert, dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihres Alters im Internet schlechter gestellt werden, das fordert sie und wundert sich, dass sie daraufhin halt Gegenwind bekommt. Und dann halt hier unten dieses, das deutschsprachige Netzwerk ist schnell, effizient und gnadenlos. Gnadenlos, ja. Und wenn man im Gedächtnis behält, wie weiße Überlegenheitsfanatiker, Nazis und Rechtstypen intern koordiniert sind, dann würde ich sagen, das ist ein Grund genug, sich das zumindest anzuschauen für die internationalen. Hm, das klingt einigermaßen behandlungswürdig, ne? In Verfolgungswahn. Also, ja, es aber ist halt auch wieder, falls jetzt jemand hier zuhört und meint, das geht zu weit oder so, wir reihen hier nur Worte aneinander. Ja, ja so richtig. Wir gucken dann, was passiert. Random Sätze aneinander schreiben. Ja, also auch wieder dieses White Supremacists, Nazis and Right-Wing Types. Das ist halt für sie halt alles, was was rechts von ihr steht im Endeffekt. Ne? Also es wird alles in einen Topf geworfen und umgerührt und am Ende kommt halt raus, dass die gute Jasmina extrem gelitten hat und gerne mehr Aufmerksamkeit hätte und von ihren Eltern im Bällebad abgeholt werden will. Wir haben jahrelang Tweets um Tweets geschrieben. Ja, das war auch von ihr, ne? Ja. Sie war diejenige, die gesagt hat, dass es jahrelang hätte sie Thread um Thread geschrieben. Ja. Wenn du sie dann beachtest und ja, dann will sie aber gar nicht beachtet werden, weil sie ja ein bisschen dick ist und dann geschämt werden will. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Ja, nee, wenn sie beachtet dich ja nicht mal, wenn du ihre journalistische Integrität in Frage stellst. Also sie speist dich mit einem dummen Satz ab und lässt dich stehen. Ja, auf jeden Fall, dieses Jahr hat mich ziemlich gefreut. Ich konnte zwar nicht komplett lesen, weil ich kein Weltplus-Abo habe, aber allein die Tatsache, dass sich mal so ein Outlet wie die Welt mit diesen NGOs beschäftigt, die hier in Deutschland sich mit Meinungsfreiheit bzw. Einschränkung von Meinungsfreiheit beschäftigen, finde ich schon sehr gut. Also gerne mehr davon. Gerne am Ball. Der andere war doch auch schon nicht uninteressant, meine ich. Der andere lässt vermuten, dass es schon in eine gute Richtung irgendwie ging, ja. Aber. Ja, das ist nämlich teuer, weil die hatten, glaube ich, auch was zusammengerechnet direkt. 15 Milliarden oder so. Ja, von allem irgendwie, ne? Aber sie haben ja wohl auch in den Bundesländern nachgefragt und so, teilweise auch keinen keine Antwort erhalten, aber ja. Das Im ist vergangenen Jahr zahlte allein die Bundesregierung 15,5 Milliarden Euro an Vereine, Stiftungen und NGOs. Ist auch irgendwo Leben, alle. Alter Schwede. Ja gut, das ist natürlich alles zusammen. Also wenn du da dann irgendwie, keine Ahnung. Ja, da ist dann auch die Caritas dabei oder sonst irgendwer. Nee, ich meine, ich denke jetzt eher so ein Zeug wie hier Bundesministerium für Forschung und Entwicklung und so weiter. Wenn die jetzt irgendwelchen Vereinen irgendwas geben, damit sie, keine Ahnung, Elektromobilität Aktionen irgendwie fahren oder so. Das ist dann nicht alles Demokratieleben oder so. Vom Bund ja, ja, aber doch, im Endeffekt ist das alles Demokratieleben, auch wenn ich irgendwas für Elektrofahrräder mache oder Elektromobilität, ist das doch auch Lobby, ist doch auch eigentlich, ist das ein Propagandaarm. Diese ganzen 15,5 Milliarden, die kriegen Leute, die ja auch sagen, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Nicht ganz das ist falsch. Eine starke Meinungs, ja, wie soll ich sagen? Nicht ganz falsch, aber ich finde das schon, es ist ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie sowas machst, wo die Leute dann sagen, so, naja, ich fahre dann aber kein Elektrorad oder so. Oder ob du diese politischen NGOs dann damit unterstützt, die ja selber auch eine politische Agenda haben und irgendwie meinen, sie müssen was gegen Meinungsfreiheit machen. Ja, das ist was anderes, stimmt schon. Ja. Ja, der Staat hat ja eine Lenkungsfunktion oder so, soll ja lenken, ist ja richtig, aber zum Teil weigerten sie sich aus Datenschutzgründen die Namen geförderter Institutionen zu nennen. Zum Teil beriefen sie sich darauf, die Erhebung sei zu aufwendig. Wir brauchen eine Weltraumaffenstiftung, Jungs. Ich meine, guck mal, von den 15,5 Milliarden, wenn wir davon auch nur ein Zehntausendstel bekommen würden. Ja, unglaublich. Weltraumwaffenstiftung, was ist der Zweck? Demokratie. Zerschmettert hier verteidigt, was der Freiheit dient, zerschmettert, was dir schadet. Das ist unser Zweck. Nee, das musst du besser, du musst sagen, Weltraumwaffenstiftung für Demokratie. Einfach Kulturmarxismus nur. Zerschmettern und Demokratie sind unsere Forderungen. Zerschmettern und Demokratie, ja. Manchmal werden ja Dinge auch nur anders ausgewiesen, wenn du jetzt an Professoren denkst oder so, die müssen ja ihr Geld selber einwerben mittlerweile. Das heißt, das wird dann vielleicht nicht mehr als ja, staatliche Förderung ausgewiesen, sondern als eingeworben vom Professor oder so, wo das auch vom Staat kommt. Nehme ich jetzt einfach mal so an, dass es irgendwie auch ein Effekt sein könnte. Aber toll. Es ist auf jeden Fall eine Menge Geld, ne? 15,5 Milliarden. Ja, toll, jetzt werden wir halt wieder einen Strike kriegen, weil der Chris hier einfach was mit White Supremacy einblendet. Ach, ganz toll. Ey. Super gemacht, Chris. Achso, die 666 da? Die auch. Ja, und hier oben haben wir also einen, ich glaube, ja, weiß nicht, was der Typ macht, der oben halt dieses Zeichen macht. Und hier haben wir einen Mann, der ist Journalist und hat einen blauen Haken. Und er sagt, hey Isaac, hast du einen Job? Weißt nicht so genau, was sagt dein Arbeitgeber dazu, wenn du hier so ein Zeichen machst mit der Hand, das von weißen Überlegenheitsfanatikern gekapert worden ist und von Rassisten? Wäre interessant, das rauszufinden oder vielleicht auch sind auch zukünftige Arbeitgeber interessiert. Das ist albern, das ist ein Okay-Zeichen. Aber nee, Entschuldigung, seit wann geht denn ein Journalist hin und droht irgendwem, der ganz normaler Mensch ist, damit ihn bei seinem Arbeitgeber anzuschmerzen, weil er eine Handgeste macht, die er anders weiß, der Typ? Dass zum Beispiel das Victory-Zeichen, soweit ich weiß, in Italien bedeutet, ich habe deiner Frau, ich habe dir Hörner aufgesetzt, weil ich mit deiner Alten gepoppt habe. Also, dass schon von Land zu Land Handzeichen völlig unterschiedlich interpretiert werden können. Und jetzt kommt der und droht einem einfachen Typen auf Twitter damit, seinen Arbeitgeber rausfinden. Machen diese Journalisten überhaupt noch irgendwas Vernünftiges in ihrer Arbeitszeit oder? Ich fand es einfach nur belastend, dass ich sowas. Sowas sollte Twitter eigentlich filtern. Solche Leute. Hoffst aber nicht, ist ja nicht. Weil das ist wirklich Hass. Wenn ich jemandem das Leben kaputt machen will, weil er ein Zeichen mit der Hand gemacht hat, das mir nicht gefällt, das ist Hass. Dazu brauchst du Hass. Wenn ich jemanden irgendwie, wenn ich über die Ingrid lache, weil die komisch redet und Blödsinn erzählt. Dann ist es kein Hass. dann setze ich mich einfach damit auseinander. Aber wenn ich versuche, der Ingrid irgendwie, weil sie so langsam redet und so, irgendwie sie zu deplatformen und versuche irgendwie dafür zu sorgen, dass sie nie wieder irgendwo sprechen kann, das wäre Hass. Mann, Mann, Mann. Das war von Price. Das war von Price. Ja, aber das habe ich auch gelesen, dass Trump irgendwie jetzt gegen die Social Media Leute vorgehen will, die gegen Social Media Firmen und halt denen irgendwie auf die Finger hauen will und auch in den Unis dafür sorgen will, dass das mit der freien Meinungsäußerung wieder funktioniert. Aber eigentlich hatte das, ich gucke gerade mal, ob er was... Ja, das ist, wenn ich jetzt an Alex Jones und so denke, das läuft doch über die AGBs der Firmen, oder nicht? Da hat der Trump ja eigentlich nichts zu sagen, ne? Ja gut, man könnte ja sagen, die sind halt, wenn man die entsprechenden Gesetze erlässt, könnten die AGBs halt sittenwidrig sein in Deutschland zum Beispiel, oder? Ja, sicher. Ja, gut, einzelne Bestimmungen können ja immer unwirksam sein, oder wie es heißt. Och, Preis. Wo bist du denn? Wo noch was sagen wollte dazu? Ich glaube, das war auch von Preis. Kann man nur schlecht lesen. Preis. Ich weiß nicht mehr, von wem das war, aber ich kann ja einfach mal das Video abspielen. Achso, das habe ich mitgebracht. Das war von dem Weber. Der ist doch... Spitzenkandidat der EVP für das Europaparlament. Und halt sowas wie die Kommission. So ein Wildwest-Internet, das wollen wir nicht haben. Wir wollen ein normales, vernünftiges Internet in Europa haben. Ich rede von staatlichen Vorgaben, von gesetzlichen Vorgaben. Ich will kein Internet wie in Amerika, Wild, Wild West, alles ist erlaubt. Und ich will keine Digitalisierung, kein Internet wie in China, wo die sozialen Medien zur Überwachung der Menschen eingesetzt werden. Ich will ein europäisches Internet, ein Internet, das uns gehört, das nach unseren Werten tickt, wo beispielsweise die Privatheit der Menschen geschützt ist, wo die Datenschutzregulierungen greifen und wo auch das Copyright greift. Da bin ich sehr bei dem Thema, dass wir Künstler und Journalisten schützen müssen in der Zukunft. Ja, wie es scheint, wie der drauf ist. Ne? Ein eigenes Internet. Ich frage mich immer, das ist schon Vorbild wahrscheinlich. Ob die Leute überhaupt verstanden haben, was das Internet ist. Ob die da überhaupt nicht. Ja, schon mal nicht, ey. Internet, Intranet, Herr Weber. Das sollten Sie vielleicht mal nachlesen. Oh, was dafür spricht, dass Political Beauty hinter Strache-Video und Ibiza-Affäre steckt. Um 17.46 Uhr wurde der Account Kurzschluss erstellt. SZ und Spiegel Online veröffentlichten wohl erst um 18 Uhr. Political Beauty hat Kurzschluss 14 offenbar als erster beworben und gefolgt. Ah, hier geht es um die ganze Strache-Video-Sache von vor 2 Jahren. Ja, genau, um die Sache, die jetzt rausgekommen ist und woran ja jetzt dann auch die Regierungskoalition in Österreich, also für die 5% unserer Zuschauer, die aus Österreich kommen, jetzt zerbrochen ist. Und ja, das Ganze ist ja relativ lustig. Ich meine, ich musste, als ich mir das Statement von dem Herrn Strache angeguckt hatte, schon ziemlich lachen, als er dann am Ende irgendwie meinte, wir müssen mal gucken, was Böhmermann damit zu tun hat. Also es kam so aus dem Nichts. Aber wenn man jetzt diese ganzen Dinge so sieht, irgendwie, also ich wusste halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er wohl schon darauf angespielt hat, vor Monaten. Ja, das war ja in diesem, in Interviews hat er so Sachen gesagt wie, ich kann gerade nicht, ich bin irgendwie Puxen auf Ibiza mit irgendwelchen Russenleuten und so. Also der wusste schon im April, dass es dieses Video gibt. Was also dieses Material wurde wohl schon mehreren Journalisten angeboten, zumindest vor einem Jahr. Ja. Es geht ja im Endeffekt um ein Video, wo ein Ausschnitt gezeigt wird von einer Überwachungskamera, sage ich jetzt einfach mal, wo es darum geht, dass halt politische Staatsaufträge gegen politischen Einfluss getauscht werden soll. Das ist ja das ist ja der Knackpunkt, um den es geht. Ja, natürlich gibt es halt sehr viele Sachen, die seltsam sind, und es ist ja auch noch sehr viel im Fluss, was das angeht, weil das vor 2 Jahren stattgefunden hat, weil dieses Videomaterial vor einem Jahr wohl schon verschiedenen Journalisten angeboten wurde, aber keiner hat zugegriffen. Und eine sehr seltsame Sache, weil Österreich deswegen jetzt Neuwahlen hat im September. Ja, vielleicht hat er kurz einfach nur gedacht, okay, ich nutze die Gunst der Stunde, vielleicht kriege ich ja eine absolute Mehrheit hin. Vielleicht ist es nur das. Vielleicht war das auch nicht so einfach, da die Brisanz zu erkennen. Das war noch 7 Stunden Video angeblich oder so. Ach ja, komm, ja. Erzähl mir doch nicht, dass man das vielen Journalisten angeboten hat. Und komischerweise erst nach 2 Jahren zugegriffen wurde. Es waren Nationalratswahlen in Österreich während dieser Zeit. Also ich finde, dass das sogar ziemlich passend ist hier vor der EU-Wahl, dass man das irgendwie jemand, ja sozusagen, dass das jemand geplant hat. Aber wenn, ich meine, und stellen wir aber uns das mal anders vor, stell dir vor, irgendwie die Weltraumaffen würden die Nales einladen und betrunken machen und ihr dumme Fragen stellen und das filmen. Ja, Frau Nales, Sie sind herzlich eingeladen. Was würde da, ich habe sie jetzt genommen, weil sie ja auch schon, weil sie sich hingestellt hat und gefordert hat, dass der Kurz Neuwahlen, also bevor das beschlossen wurde, hat sie sich hingestellt und hat in Österreich Neuwahlen gefordert. Ja, aber nicht nur sie. Also sie fand ich halt besonders frech. Okay. Ja. Also es ist, wie gesagt, sehr viel im Fluss. Sehr in die Kritik geraten ist halt auch, dass nochmal vor dem Hintergrund, dass es seit einem Jahr wohl schon im Umlauf ist, aber niemand es veröffentlicht hat, es der Spiegel veröffentlicht hat und die SZ und nicht halt ein österreichisches Medium. Es ist eine sehr seltsame Sache, und wohin das Ganze führt und was da noch für Abgründe sich auftun, ich bin sehr gespannt. Was ich den Österreichern auf jeden Fall empfehlen würde, wäre, dass sie mal eine Untersuchung machen, inwiefern ausländische Kräfte auf den Wahlkampf bei ihnen Einfluss genommen haben, so wie das. Ja, man kann die Russen treten, so wegen so einer Man kann am Ende haben das die Russen gedreht. Man kann viele so Sachen dazu sagen. Ne? Also viel von dem Zeug, was sie jetzt irgendwie immer. Ich meine, dass der Strache ein Idiot ist, dass er überhaupt diesem Treffen zugestimmt hat mit irgendwem, den er nicht kennt und da gesoffen hat und nicht aufgepasst hat und Blödsinn geredet hat. Der Rücktritt von ihm ist völlig gerechtfertigt und er sollte sich nie wieder in der Politik blicken lassen. Das Ding ist aber, ich bin mir sicher, hätte es diese Kameras und diese Technik schon gegeben, wollen wir gar nicht wissen, was in den letzten 40 Jahren an solchen Kungeldeals alles rausgekommen wäre. Ja. Ich sage nur Leute wie Strauß oder Kohl oder ein gewisser Herr Schäuble, der Klarnamenpflicht jetzt im Internet fordert, aber gleichzeitig vergessen hat, von wem die 100.000 Euro kamen, die er da rumgetragen hat. Also diese Leute stellen sich da jetzt hin und tun so, als wären sie darüber erhaben, was der Strache da gemacht hat. Keine Ahnung. Ja, da wurde was aus dem Giftschrank ausgetauscht. Ja, und vor allem, das finde ich das Faszinierende an der Sache. Es wussten so viele Leute davon vor einem Jahr schon. Und keiner hat es veröffentlicht. Und auch den Europawahlkampf haben wird. Ja, das sieht für mich auch danach aus, dass man das versucht hat, so zu timen, dass es den maximalen Schaden irgendwie erzeugt. Ja, aber jeder einzelne fucking Journalist, der das schon vorher gesehen hat und nicht darüber gesprochen hat, ist für mich ein Komplize einer politischen Verschwörung im Endeffekt. Und dass dann auch noch der Name Böhmermann dabei auftaucht, finde ich besonders unappetitlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil am deutschen Wesen soll die Welt genesen, oder was? Und wenn dann auch noch das Zentrum for Political Beauty beteiligt ist, dann ist der Ofen völlig aus. Dann kann man solche Leute eigentlich, also es müsste eigentlich dann ein Verfahren gegen diese Leute geben, weil das ist auf so viele Arten falsch, sowas zu machen. Und dann wieder nur von Kunst zu reden und Hauptsache die Rechten und so. Gott, dieses Land wird mir immer unsympathischer. Tja, dann kommen wir zu dem Artikel, den ich gerade leider übersprungen habe, weil ich vergessen habe zu sagen, dass ich AfK bin. Hier sehen wir im Endeffekt die Beschreibung des Ablaufes, wie man Einspruch dagegen Einspruch einlegen kann, dagegen, dass irgendwas gesperrt wird auf Twitter. Eine Accountsperre, Aber ich denke mal, analog, wenn es eine andere Sperrung gibt von einzelnen Tweets, wird das genauso sein. Und ja, einfach nur interessant, sich das mal anzugucken als kleine Anleitung in Anführungszeichen. Ja, wir können hier natürlich keine Rechtsberatung machen, aber das ist eine Rechtsanwaltskanzlei. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die da schon gut recherchiert haben, sonst würden die das nicht veröffentlichen. Ja, hier wird einfach gezeigt, beispielsweise, um es mal kurz zu fassen, dass man an bestimmte deutsche Behörden Beschwerden stellen muss, allerdings die nach Irland weitergereicht werden, weil ja Irland im Endeffekt der Sitz ist von Twitter. Und dann gibt es hier einige Texte, Beispieltexte. Ja, das kann ja eigentlich auch nicht mehr stimmen, weil eine von den Sachen von dem NetzDG war ja, dass sie jetzt unbedingt einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten, wie das so schön hieß, haben wollten. Die, also. Die Vollendungsfrist ist da ja noch nicht abgelaufen. Okay. Also das ist so, das ist quasi die Methodik, nicht, ja. die Stand, was ist das, 9.5.2019 funktioniert. Das kann sich natürlich ändern und du hast recht, die müssten theoretisch in Deutschland einen Ansprechpartner haben, aber um das halt rechtssicher zu machen, muss es trotzdem über Irland laufen. Ja, was allerdings funktioniert, theoretisch. Ja, also hier sind im Endeffekt vier Schritte aufgezeigt, wie man den Rechtsweg beschreiten kann, wenn man es denn will. Und ja, auch praktisch, ne? Ich meine, der Steinhöfel hat ja auch schon damals als NetzDG noch in Besprechung war gesagt, dass er schon mehrere Leute, also für mehrere Mandanten da in Irland halt Sachen erwirkt hat. Also man kann da auch Sachen hinschicken. Genau. Und wie das halt im Endeffekt funktioniert, anhand von Fällen aus der Vergangenheit und anhand von Richtersprüchen aus der Vergangenheit hier einmal dargestellt. Einfach nur mal interessant, sich das anzugucken. Ja, es ist weniger kompliziert, als ich dachte. Hoffen wir mal, dass man es nie benutzen muss. Ja, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes fällt ja immer mal wieder mit solchen Dingen hier auf wie jetzt. Und jetzt hat sie sich hier mal wieder mit der Kübra gebrüstet, die sich da zum Grundgesetz äußern darf. Und zwar macht sie das, indem sie sagt, die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes haben mit Artikel 3 eine starke, ambitionierte Version formuliert. Es liegt an uns, dieser Version nahe zu kommen und sie zur Realität werden zu lassen, was ich auch für ziemlichen Humbug halte. Das ist wieder so ein, ja, man muss schon fast sagen, Framing, ne? So nach dem Motto, ja, die wahre Gleichberechtigung ist ja nicht erreicht und bla bla bla blub, weil irgendwie, keine Ahnung, man mit Kopftuch nicht Bundeskanzler werden soll oder Schüler unterrichten oder was weiß ich nicht was. Ne? Also was auch immer die Leute sich da vorgenommen haben an Änderungen in der Gesellschaft, gibt es halt nicht. Und dann etikettiert man das um, indem man sagt, so, das sind ja aber die Rechte, die wir brauchen. Und wenn wir die nicht haben, dann ist das alles nur ein Anspruch, der nicht erfüllt wird. Und deswegen muss sich alles ändern und so. Oder wie seht ihr das? Also mir ist besonders sauer aufgestoßen, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes dazu jemanden befragt, der seinen Hauptwohnsitz in Oxford hat. Was hat diese Frau mit Deutschland wirklich zu tun? Und warum wird so getan, als wäre die hier irgendwie zu Hause? Ja, stimmt das eigentlich? Keine Ahnung, ich sehe immer nur die Dame in Deutschland rumgeistern bei irgendwelchen Veranstaltungen, so wie auch bei der Ihr Mann ist in Oxford und... Also laut den öffentlich zugänglichen Quellen, Vulgo Wikipedia genannt, lebt sie noch. Okay. Und ja, ambitionierte Vision. Warum wollt ihr sie dann ständig ändern und dann noch mehr reinschreiben, wie das war, dass wir ein Einwanderungsland sind oder so? Oder lieber Gleichstellung statt Gleichberechtigung und solchen Mist. Ja, vielleicht kriegt man das auch nicht hundertprozentig umgesetzt, was ja dann, das ist dann vielleicht noch richtig so, aber ja, wie soll ich sagen, es ist ja nicht so visionär, dass es irgendwie nicht erreichbar wäre oder so, weiß ich nicht genau. Also, mit dem Stand der Dinge kann man ja einigermaßen zufrieden sein, würde ich sagen. Chris hat da vollkommen recht in seiner Eingangsbemerkung. Also für dich mag das so aussehen, aber wenn du überall strukturellen Rassismus und strukturelle Diskriminierung siehst, ist natürlich hier noch lang weit davon entfernt und wir müssen noch einige Wahrheitsministerien gründen, bis wir soweit sind. Ja, nun, das kann man ja vielleicht sehen, aber die muss man dann auch begründen oder beziehungsweise dann erläutern. Und wenn alle anderen sagen, irgendwie, was du da erläuterst, das ist ein Hirngespinst, dann ist es eben ein Hirngespinst, ne? Ja, aber wenn du das richtig framest und fünfmal wiederholst, ist es Wirklichkeit. Weißt du doch von der Frau Wehling vom Berkeley Institute for Excited Framing oder wie das hieß. Ja, aber dass das ganz schlimm ist mit der Struktur, das hat sie dann auch hier bewiesen, beziehungsweise hat sich dann bewiesen, weil sie ja für Frontal 21 einen Beitrag gemacht hat und dann mit ihrem Kopftuch im Bild war und das hat den Zuschauer aufgeregt. Ja, das ist aber eine andere Dame, ne? Also. Ach so, ja stimmt, das ist eine andere. Ja, aber nur, Phänomen. Das ist ja auch eine alte Bekannte. Genau. Das ist ja auch Phänomen. Jemand, den man aus dem Datteltäter-Ding von Funk genommen hat. Die jetzt halt, und wenn ich mich daran erinnere, was für eine hasserfüllte Scheiße die da geredet hat, bei den Datteltätern, finde ich es schon ein Affront, die ins... Auch an anderer Stelle noch, ja. ...ins Frontal 21-Ding zu heben. Und dann auch noch so eine... Ach, nee, ich mag die... Mir ist dabei aber aufgefallen, dass der Direktor auch schon bei Frontal 21 war. Sind das die Treiber dahinter Funk oder was? Möglicherweise... Naja, ich glaube mal. Ja, ich denke eher, dass das ein Austausch ist. Die Leute werden eingekauft, um irgendwelche Beiträge zu produzieren. Und dann sagt man sich halt, jetzt machen wir wieder was irgendwie, die Sachen, die für die Jugend irgendwie wichtig sind. Bei diesem Ding ging es, glaube ich, um Schönheits-OPs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, also ich meine. Ja, der ZDF hat das dann verteidigt damit, dass sie eben Medizinstudentin wäre. Okay. Aber das verteidigt natürlich nicht das Kopftuch, ne? Das verteidigt zwar ihre Qualifikation. Aber wäre natürlich auch eine Lösung für die Leute, die sich zu hässlich finden. Einfach einen Sack über den Kopf. Ja, genau. Oh Mann, ey. Ja, ich finde es auch ein bisschen übertrieben, meine Güte, dann lass da so ein doofes Kopftuch aufsetzen. Das kann ja auch mal kühl sein oder regnerisch oder was. Ja, und hier können sie halt auch einfach sagen, hier sichert die Religionsfreiheit, Grundgesetz sichert die Religionsfreiheit. Nehmen wir noch gehört, das wäre alles nur eine gute Idee, aber die noch nicht ausgereift ist, so nach dem Motto. Und ja, also ich sage ja auch immer gerne Religionsfreiheit, du sollst keine anderen Freiheiten neben mir haben. Weil so ist das nämlich bei vielen von diesen Leuten. Ja, also Kopftuch, das ist halt so eine Sache. An sich ist es mir relativ egal, genauso wie mir die ganzen anderen religiösen Symbole auch egal sind. Nur so wird es ja nicht gehandhabt. Ja, ich meine, wie gesagt. Also ist es eben auch nicht. Man sollte einfach die Regel für alle gelten, entweder keine religiösen Symbole oder free for all. Whatever. Ich bin ganz ehrlich, inzwischen denke ich, dass die Religionsfreiheit überarbeitet werden muss. Also es muss daran gearbeitet. Eindeutig religiös sein. Das Zeichen, hier so ein Rosenkranz beten oder so. Das finde ich, das gehört sich nicht in so eine Stelle her. Aber Kopfbedeckung. Ja, nein. Ja, aber normalisieren wir das nicht damit? Also normalisieren wir nicht sowieso schon genug? Das bedeutet auch schon ein bisschen was anderes. Und ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie ein Land gibt, wo man irgendwie den ganzen Tag hier mit so einer, wie heißt die Kopfbedeckung von den Juden, dass man da irgendwie den ganzen Tag mit rumrennen müsste oder so. Ja, oder dass die Leute das irgendwie aufsetzen. Ja, aber da ist immer noch ein Unterschied. Das Judentum missioniert nicht. Ja, das meine ich noch nicht mal. Nein, ja, da ist ein Unterschied, davon rede ich ja gerade. Der Unterschied ist halt eben, dass das was ganz anderes bedeutet. Und dieses Ganze von wegen, ich verhülle mich hier, weil ihr euch alle nicht kontrollieren könnt und weil ich so eine unglaublich reine Person bin, das finde ich, ist das Widerliche daran. Und nicht einfach nur, dass es ein religiöses Symbol ist. Also das ist halt schon ein Unterschied dann. Und es ist halt einfach eine Religion, die nach Expansion drängt, deren Ziel, erklärtes Ziel ist, die ganze Welt zu beherrschen, steht in ihrem Buch drin und das Buch erlaubt ihnen auch, das im Notfall mit Gewalt durchzusetzen. Und ich finde, wir müssen zwischen Religionen, was Religionsfreiheit angeht, unterscheiden, die solche Forderungen ernsthaft stellen, und anderen, die eine Reformation hinter sich haben oder die Religion anders angehen, weniger expansiv, weniger missionarisch und weniger mit Gewaltfantasien in ihren heiligen Schriften. Ich meine, die sind in den christlichen und jüdischen heiligen Schriften genauso drin, aber sie werden halt nur noch von einem sehr kleinen Bruchteil der Religionsgemeinschaft so gelebt. Und gerade das Kopftuchtragen steht und die Renaissance des Kopftuchtragens, vor allem auch im Westen, während im Iran die Frauen darum kämpfen, dass sie eben kein Kopftuch tragen müssen und diese hier sich freiwillig absondern. Das ist doch auch schon ein Zeichen dafür, dass die Religion einfach zu ernst genommen wird und dass sie einfach in dieser Form nicht kompatibel ist mit Demokratie, Aufklärung und den Regeln, die im Westen nun mal gelten. Ja, nur ich finde, das müssen diese Frauen selber hinkriegen. Ich meine, ob man das im Fernsehen zeigen muss, ist dann nochmal eine Frage, ne? Oder ob man die da beschäftigen muss. Aber ob man das als ein Befreiungsprozess Staat, oder so, den müssen sie selber hinkriegen. Ob man als Staat eine allgemeine Religionsfreiheit geben will oder eine, die auch Menschen davor schützt vor Religion. Und zwar vor Religionen, die offen bekennen, wir wollen die ganze Welt erobern. Wir wollen jeden, entweder jeder muss sich bücken oder muss konvertieren. Das hat man denen, glaube ich, bisher nicht zugetraut. Also ich würde das so nicht im Gesetz verorten, dass man einen Schutz vor Religion hat. Eigentlich nee, nicht. Aber ich würde, also es geht ja jetzt hier rein um meine Meinung. Nur diskutieren, ja, ja. Um meine Meinung, wie ich das regeln würde. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, ihr habt gewisse Zeit, über eine Reform nachzudenken und danach machen wir die Läden hier in unseren Ländern zu, wenn ihr es nicht schafft, euch zu reformieren. Und dann müsst ihr zur Ausübung der Religion, öffentlichen Ausübung der Religion halt woanders hingehen, wenn euch das so wichtig ist. Irgendwo muss auch mal Schluss sein. Es muss auf jeden Fall gezeigt werden, dass die freie Welt mit diesem Alleinherrschaftsanspruch keinen Vertrag hat. Dass die Religion aggressiv in den öffentlichen Raum vordringt, ist eine Sache, aber irgendwie die Einschränkung von irgendwelchen Religionspraxisen, das finde ich nicht angemessen. Ja? Es gibt ja gewisse Einstufungen von Religion, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ja, und das gibt es ja schon. Und ich finde, darüber hinaus sollte das auch nicht gehen. Ja. Wenn irgendwelche Mordaufrufe oder sonstigen Aufrufe in öffentlichen Gottesdiensten von jedweder Religion geäußert werden, ist das ja schon strafbar. Ja, und darüber hinaus sollte man nicht gehen. Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst, mit einem gewissen aggressiven Anspruch in den öffentlichen Raum zu drängen, Es missbraucht natürlich auch so ein bisschen die Freiheitsgeschichte dabei, dass sie eben behaupten, sie würden das freiwillig machen. Sie hat das jetzt angeblich erst mit 17 oder 19 angefangen. Aber eigentlich nicht gemeint war mit der Freiheit. Ne? Die Freiheit zu unterwerfen oder so. Ob das jetzt für die Unterdrückung der Frau steht oder für eine tiefe Verbundenheit mit der Religion oder ein Modetrend ist oder ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Ein Modetrend ist es ja nicht. Die Leute sehr unterschiedlich und das macht es ja so schwer. Es gibt bestimmte Modetrend ist es eigentlich nicht. Das heißt, es muss schon immer eine Motivation dahinter stehen. Da gebe ich am ehesten den Chris auch recht. Aber das ist halt das Problem. Ja, die Leute, die das halt freiwillig machen, die müssen halt, sollten meiner Meinung nach verstehen, dass sie damit ein Problem schaffen. Und zwar, es gibt Frauen, denen das Kopftuch auch gezwungen wird, obwohl sie es nicht tragen wollen. Und die verschwinden dann in der Masse von Leuten, die sagen, ja, ich mache das einfach, weil es Mode ist oder weil es die Gruppe macht oder weil ich mich freiwillig dafür entscheide. Und das ist, da muss der Fokus drauf gelenkt werden. Ja, es darf nie Zwang sein. Ja. Weiß ich nicht, Preis. Also, ja, darf es denn ein Zwang sein, es abzulegen? Nicht. Oder darf es denn ein Zwang sein, es ablegen zu müssen? Also im Fernsehen jetzt darf es denn? Ich habe da einen sehr hohen moralischen Anspruch, das gebe ich zu. Ob das ja, aber wir verwirklichen lässt, nicht. Aber ich meine, so ist es nun mal. So denke ich. Aber du weißt schon, dass so gerade die Leute mit dem hehren Anspruch oft dann so lange da stehen, bis sie von den Leuten ohne hehren Anspruch überrollt worden sind. Es ist halt die Frage, ob wir unsere Gesellschaft da nicht aufs Spiel setzen, einfach. So wie wir sie geschaffen haben in den letzten paar hundert Jahren. Tja, deswegen sage ich einfach gleiches Recht für alle Leute. Ja, man kann einfach nicht auf der einen Seite religionskritisch sein, auf der anderen Seite religiös Appeasement-Politik betreiben. Das sehe ich sehr kritisch. Ja, hier haben wir mal wieder einen Beitrag aus der Reihe, wo eure Steuergelder hingehen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend und gute Gesetze hat das Regenbogenportal eröffnet. Chris, wollen wir das Portal zusammen entdecken? Lass uns entdecken. Das Wissensnetz zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen. Wie heißt denn die Webseite? Regenbogenportal.de. Ja, und dann kannst du jetzt einfach mal klicken auf irgendwas drauf und dann kriegen wir Themenvorschläge, über die wir uns irgendwie informieren können. Also, ich will und mehr. Das andere ist mir nicht divers genug. Ich finde die nichts. Webseite schrecklich unintuitiv. Mir passiert also, überhaupt nichts. Ja, das ist irgendwie, geh mal um auf Informationen oder Anlaufstellen oder irgend so ein Scheiß. Informationen ist wahrscheinlich am besten. Ah, okay. Ah, okay. So. Und mehr. Und mehr. In allen Bereichen. In allen. Diskriminierung und Gewalt. Jetzt kriegt doch bestimmt was mit Fettshaming, oder? Und mehr. LS? Wo ist das G hinbekommen? Ach so, das ist das deutsche Akronym. Das ist das deutsche, ja. Okay. Queere Geflüchtete richtig unterstützen. LSBTI im Kontext von Flucht. Ausgrenzung in der LGBTQ-Szene und die Geschichte des Christopher Street Days. Ist das nicht, das ist doch wichtig, dass die Regierung mir diese Informationen zur Verfügung stellt, oder? Das ist, irgendwie auch das ist ein Kernauftrag der Regierung, oder? Also ich will Leute jetzt hier unterstützen. So ein Transproblem. Und nicht, wenn ich mich damit mit den Leuten beschäftige, beschäftige ich mich erst mit dem Transproblem. Das ist schon eine komische Haltung, oder? Also eigentlich würde man sagen, ist doch deren Flucht eher deren Problem oder so, oder? Leute, ich will jetzt was lernen hier. Ja, mach mal. Learning by doing. 8 einfache Schritte, um Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen, Interpersonen und Queers zu unterstützen. Schritt 1. LSBTIQ Respekt zeigen. Ist das eine Computerstimme? Findest du es okay, wenn du gefragt wirst? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Echt? Ich glaube nicht. Ist schon gut heutzutage. Wir haben dir gesagt, ganz sachlich vorlesen. Wenn du irgendwas zu sehr betonst, irgendwie das Männliche oder das Weibliche oder so, dann schmeißt man dich vom nächsten Hauserdach. Vielleicht hat die auch, vielleicht channelt die auch nur den innerlichen NPC, das kann auch sein. Kann sein, ja. Findest du es okay, wenn du gefragt wirst, ob du eine Frau oder ein Mann bist? Ja, die Antwort lautet ja. Nee, das ist... Okay. Aber es fragt mich komischerweise keiner. Vielleicht weiß es offensichtlich. Nee, ich meine, es ist wahrscheinlich zu offensichtlich. Ja. Willst du dich mit zufälligen Personen über deine sexuellen Vorlieben austauschen? Nee, auch nicht mit zufälligen Leuten von irgendwelchen Bundesministerien. Ja, vor allem, das ist doch, was die Leute ständig wollen. Die Leute wollen doch ständig, dass sich andere Personen mit ihren sexuellen Vorlieben beschäftigen, weil sie sonst unsichtbar sind. Das ist sowas von frech. Würde es dich verletzen, wenn deine Kolleginnen und Kollegen, die lieben Verwandten oder Leute, die du gar nicht kennst, erklären, dass sie deine sexuelle Orientierung oder deine geschlechtliche Identität komisch, anders oder auch einfach nur wahnsinnig interessant finden? Moment mal, ihr scheiß Cis-Heten, ihr dreckigen, heteronormativen Dingsbumse, ne? Das dürfen mir die schon vorhalten, ne? Ja, ich meine, im Endeffekt, lass die Leute doch reden und mach in deinem Privatleben, was du machen willst. Fertig. Eben. Findest du nicht okay? Willst du nicht? Würde dich verletzen? Das geht auch anderen so. Würde dich verletzen. Verletzen, oder? Ja, Kinn oder was? Heiligen Oberstübchen. Zeig mir, wo die Frage dich angefasst hat. Die majestätischen Gefühle dann, ja, genau. Der Pöbel schickt sich an, mich zu fragen, was damit ist. Ja. Und dennoch werden lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und queere Menschen auf die ein oder andere Weise oft mit solchen Fragen konfrontiert. Das ist nicht okay. Respekt muss für alle gelten. Schritt 2. Aber Leute so mit großen Nasen, abstehenden Ohren, übermäßigen Sommersprossen, großen Muttermalen etc. pp. Sind dem auch ausgesetzt. Warum vergesst ihr die? Ja, und ich meine, das wären auch noch ein paar schöne Abkürzungen. Es ist ja auch so, dass alle möglichen Leute auch mit, also jetzt heterosexuelle Menschen mit Kindern auch ständig gefragt werden, was mit den Kindern ist. ob die Kinder gerne, keine Ahnung, tanzen gehen, ob die Kinder gerne, was die Kinder gerne essen, wie man das macht mit dem Kindergarten, wenn man die abholen muss und tralala auf der Arbeit und sonst so. Ob die vor dem Kindergarten schon 1 Kilometer laufen, Zöpfe haben, Kleider tragen und parieren. Ja, genau, das zum Beispiel auch, ja. Viel mehr Möglichkeiten. Also Schritt 1, was wir gelernt haben, wenn jemand random im echten Leben nach deinen sexuellen Neigungen fragt, Respekt zeigen. Genau, das hast du. Respekt, dass du mich danach gefragt hast. Vielen erscheint es selbstverständlich, Junge oder Mädchen, Mann oder Frau zu sein. Doch es gibt noch viel mehr als diese beiden Möglichkeiten. Nein, tut mir leid, gibt's nicht. Nicht viel mehr. Viel mehr gibt es da noch. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele es da gibt. Manche Menschen sind nicht binär. Das heißt, sie sind weder Mann noch Frau. Zum Beispiel, weil ihr... Und in diesem Erklärvideo erklären wir euch jetzt, dass es diese nicht erklärbaren Kategorien gibt. Ja, danke. Und das wird einfach so behauptet. Es wird nicht gesagt... Die Queer-Forschung oder die feministische oder irgend so ein Scheißdreck ist der Meinung, dass es eventuell noch mehr gibt. Weil Biologielehrer hat euch belogen. Non-binär gibt's auch. Wusstet ihr nicht? Also ich weiß ja nicht, wie das wirklich statistisch aussieht, aber hier wird ja im Endeffekt auf die, ich weiß nicht, ob Twitter der adäquate Begriff ist. Nee, darauf wird hier, glaube ich, nicht eingegangen, sondern wenn die meinen, es gibt viel mehr, dann meinen die bestimmt nicht, es gibt intersexuelle Menschen. Weil das ist nicht also viel mehr. Für mich liest sich das so und hört sich das eher so an, als ob es da halt auf diese medizinischen Sachen angespielt wird. Nee, für mich klingt das nach Sozialisierung und zwar 100%. Also viel mehr, ne, also definitiv. Eine Kategorie mehr ist nicht viel mehr. Ja. Ja, also mich würde mal da interessieren, wie das da aussieht, wie viele von diesen medizinisch relevanten Fällen es da tatsächlich gibt gegenüber halt dem, was wir jetzt kennen, halt als das übliche Transgender. Ja, das also nicht aus medizinischen Gründen, sondern aus seelischen Gründen, was ja sein kann, ne? Wird hier nicht beschäftigt werden. Ihr Geschlecht weibliche und männliche Anteile umfasst, sich ihre Geschlechtsidentität ändert oder ihr Körper nicht in die gängigen Kategorien von Mann und Frau passt. Oder sie identifizieren sich nicht mit dem biologischen Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Fakt ist, es gibt nicht nur Eindeutigkeiten auf dieser Welt. Boah, weil ich würde vorschlagen, die machen einen Republika-Vortrag darauf. Da sind so viele schöne Allgemeinplätze drin. Ist das nicht aus dem Republika-Vortrag entstanden? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Henne, Ei, Henne, ich meine. Auf der Republika ist halt so eine politisch allgemeine Journalistensprache, ne? Also deswegen klingt das wahrscheinlich so. Wie, es könnte ein guter Vortrag von da sein, ja. Aber auch, es gibt nicht Eindeutigkeiten, ja, aber in allen anderen Beiträgen heißt es dann wieder hier, kommt die Jasmina um die Ecke und sagt, hier Leute, diese rechte Verschwörung gegen mich. Ne, das ist eindeutig rechts. Schritt 3. Frag nach. Wenn wir nicht von Vorurteilen und Stereotypen ausgehen wollen, dann gehört dazu auch, eine möglichst genderneutrale Ansprache für Menschen zu verwenden, die wir nicht kennen. Nicht-binäre Personen werden nämlich sehr häufig zum Beispiel... Ist es nicht am Anfang noch, man soll nicht fragen? Du sollst halt nicht fragen, wen sie gerne ficken, sondern sie sollst fragen, was ihre Pronomen sind. Mhm. Das ist ein Unterschied, Mama. Also, ja, okay. Respect, hier Dingens, educate yourself. Genau, Shitlord. Du sollst sagen, sagt man Exzellenz oder königliche Hoheit? Und dann verraten sie es dir. Beispiel mit Mann... oder Frau angesprochen, obwohl sie das nicht sind. Das kann sehr verletzend sein. Sehr verletzend. Sehr verletzend. Also ich meine, wenn sie jetzt mit ihren komischen Mikroaggressionen kommen und sagen, das nervt über den Tag verteilt oder so, würde ich sagen, okay, meinetwegen fair point. Finde ich trotzdem nicht wichtig genug, um da irgendwie ein staatliches Video irgendwie drüber zu drehen oder so, aber meinetwegen, wenn es euch so nervt, also irgendwie, ja, aber schwer verletzend, nee, Leute, nee. Also wenn ihr das meint, dass das schwer verletzend ist, dann seid ihr in eurem Leben noch nicht schwer verletzt worden, also dann. Aber sind schon schwer angeschlagen, würde ich sagen. Ja, irgendwo schon, ja, auf eine andere Art und Weise, ja. Manche Indizien deuten auf einen Hirnschaden hin, aber wir gucken noch. weil ihnen damit, ob bewusst oder unbewusst, ein wesentliches Persönlichkeitsmerkmal abgesprochen wird. Du kannst eine Person, die du ansprechen willst, einfach fragen, wie sie am liebsten bezeichnet oder angesprochen werden will. Mit er oder sie, mit wechselnden Pronomen oder mit X. Ich bin als Führer angesprochen. Oder mit X. Nennen Sie mich einfach mal Führer. Oder mit X. Das ist ja ganz was Neues. Ja, wie soll ich angesprochen werden? Mit X. Satz mit X. War wohl nix. Alter Schwede, ey. Oder mit X. Ja, Geschlecht XY ungelöst. Ja, hey, das du macht kannst mir einfach potenzielle Streamtitel so. Als einfach er oder sie zu sagen. Als einfach er oder sie. Das wäre auch zwar einfach. Das wollen wir ja nicht. Das sind ja wie wichtige, wie war es, wichtige Persönlichkeitsmerkmale. Wichtige Persönlichkeitsmerkmale, mit denen man irgendwie so ganz grob, wie so Personen beschaffen sein sollen, mit denen man sich ins Bett legt. Das ist ein wichtiges Persönlichkeitsmerkmal. Alter Schwede. Wir sind bloß durch 4000 Jahre Menschheitsgeschichte gekommen. Ohne auszusterben einfach, weil zu viele Leute sich das zu sehr zu Herzen genommen haben, dass man sie mit dem falschen Pronomen angesprochen hat. Es geht ja immer noch um Sexualtrieb hier auch ein bisschen, ne? Von daher, das erklärt sich ja. Ja, aber ist das ein wichtiges Persönlichkeitsmerkmal? Keine Ahnung. Also ja. Es kommt auf die Interessen des Gegenübers an, würde ich hier auf die Präferenzen oder so, ne? Dass sie das überhaupt geschafft haben. Also ich glaube, die Leute, die das produziert haben, die müssen auf ein Lachen gestorben sein. Und jetzt müssen wir hier diesen Typen so ein X anpinnen. Aber eben nur ein kleines bisschen. Für alle nicht-binären Menschen erleichtert es den Alltag aber ungemein. Ungemein, ja. Für alle 72, die bisher irgendwie in Deutschland. Genau. Ach. Vorher haben die Leute einfach irgendwas gesagt, dann hat man das einfach so akzeptiert und dann war es fertig. So müssen sie noch ewig lange dran rumreden und das erleichtert den Alltag dann ungemein. Ich meine, also mal so als Beispiel, ich habe einen polnischen Nachnamen, der eine Nase lang irgendwie ausgesprochen wird, ist mir scheißegal. Ich lasse das einfach immer so stehen, ist mir vollkommen egal. Ne, also ich ja, meine, genau darüber hat auch die Frau Banaschikow Thread um Thread geschrieben, dass sie sich immer so misshandelt fühlt, weil die Leute ihren Namen falsch aussprechen. Die kommt auch aus Polen. Vielleicht solltet ihr euch kurz schütten, dass du dein Leib da mal begreifst. Auch schwere Verletzungen, aber der Chris merkt da einfach nichts von. Nee, ist einfach ein ja, ich merke da nichts von. Ich bin dagegen immun. Das müssen diese männlichen Gene sein, ja. Oh ja. Aber ich meine, ich sag den Leuten einfach, nenn mich X. Nein. Ja, also. Mr. X, so viel Zeit muss sein. Man will sich den Alltag erleichtern, ja. Aber stattdessen will man den Leuten dann aber noch irgendwie erzählen, dass sie auf diesen ganzen Krempel irgendwie Rücksicht nehmen sollen. Das soll den Alltag erleichtern im Leben auch, nicht. Auch mal ganz basic. Du nimmst das Wesen des Menschen. Mehrheiten, Herdentrieb, diesen ganzen Kram und dann sagst du, 0,01% der Bevölkerung hätten ein einfacheres Leben, wenn die anderen anfangen würden, jedes Gespräch damit zu beginnen, die Leute zu fragen, welches Pronomen sie zu bevorzugen haben. Das funktioniert nicht. Ja, das wirft ja auch in 99,9% der Fälle gleich ab. Die Bequemlichkeit der Menschen steht dem einfach im Weg, weil die wissen, ich frage 1000 Leute, und 1000 Leute antworten genau das, was ich sowieso gesagt hätte. Ja? Und der 1001. sagt dann vielleicht, nee, ich möchte Mr. X genannt werden. Und deswegen habe ich mir dann bei 1000 Leuten den Aufriss gemacht, ein Gespräch mit der Frage nach Pronomen anzufangen. Ist doch Blödsinn. Ich glaube, es ist in Wirklichkeit noch viel seltener. Aber gut. Also wäre Schritt noch viel seltener. Aber frag nicht nach allem. Kaum ein Mensch möchte gerne gefragt werden, ob er eigentlich eine Frau oder ein Mann sei oder vielleicht ein anderes Geschlecht habe. Mit einer solchen Frage wird eine Grenze überschritten. Auch ob eine Person ihre Nächte lieber mit Frauen oder Männern verbringt, ist wirklich rein privat. Also mich würde auch stören, wenn mich einer fragt, ob ich eine Frau oder Mann bin, auf jeden Fall. Das sind ja auch letztendlich ein bisschen. Das steht jetzt aber irgendwie im krassen Gegensatz zu Punkt 1. Ja, nee, aber in ihrem Kopf nicht. Punkt 1, oder? Du musst nur ein bisschen drüber rumlabern, dann kannst du wieder das Gegenteil erzählen. Das merkt das keiner. Was mich echt verletzen würde, wäre, wenn ich so eine billige Anziehfigur aus Papier wäre und sich jemand nicht mal die Mühe macht, die Falze kurz anzuritzen und umzufalten, wenn er mich anzieht. Ja, das ist wieder so typischer SJW-Scheiß. Wir machen was, was eine nette Idee ist, aber wir machen uns nicht die Mühe, es richtig zu machen. Ja? Man muss die Leute aber so schnell umziehen können, dass da war gar keine Zeit, wenn das alles umgelegt wäre, das wäre viel zu aufwendig. Ich hoffe, die haben ihren Consent gegeben. Auch über solche privaten Dinge reden kannst, hängt von eurer Beziehung ab. Ob ihr enge Vertraute seid oder ihr auf einer geschäftlichen Ebene bleibt. Hallo, hallo, hier ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wir erklären euch die Interaktion von männlichen, menschlichen Lebewesen. Nein, das ist unrealistisch, da ist kein rosa Bereich aufgesprungen. Geschäftlich hat sie doch gesagt, oder? Was meinst du? Ja, doch gemeint, wenn man sich besser kennt, dann kann man über solche Sachen reden. Ja, ich meine, ist das hier für Autisten oder was? Und selbst die wissen das wahrscheinlich. Also ich meine, ja. Schritt 5. Hör zu. Wenn sich jemand dir gegenüber outet, hör einfach erstmal zu. Fragen wie, bist du dir auch wirklich sicher? Oder Kommentare wie, ach, das ist sicher nur eine Phase, können sehr verletzend sein. Ja, das ist alles sehr verletzend, Leute. Ganz bestimmt hat sich die Person, die sich dir gegenüber outet, schon länger mit diesem Thema auseinandergesetzt und braucht keine Ratschläge in diese Richtung. Bitte beachte auch. Liebes Bundesministerium, ich oute mich hiermit als jemand, der meint, dass dieser ganze Kram in öffentlichen, dass man sowas nicht braucht, dass wir so eine Erziehung in diese Richtung hier irgendwie von euch, Erklärerei irgendwie nicht brauchen, wie wir irgendwie mit anderen Menschen umzugehen haben und so, und was die alles unglaublich verletzt, oute ich mich jetzt. Bitte keine Fragen stellen, bitte einfach machen. Danke. Auch, dass du eine dritte Person nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis deines Gegenübers einweihen darfst. Schritt 6. Wir bewegen uns weiter. Soziales Miteinander ist ein Vorwärts immer. Prozess, kein Zustand. Soziales Miteinander ist ein Prozess, kein Zustand, ja. Genau, wir haben noch viele Ideen, was wir mit dieser Gesellschaft alles anfangen wollen. Nee, das sind die Visionen von den Müttern des Grundgesetzes, als die damals auf der Route waren. Meine ich doch. Für viele selbstverständlich ist, galt gestern noch als verwerflich. Wusstest du zum Beispiel, dass der Paragraph... Ja, zum Beispiel Leute abmessern oder Leute verprügeln, dass sie einen Herzinfarkt kriegen. Das war früher noch total geächtet. Ja, ist immer noch geächtet. Die letzten Urteile lassen mich ein wenig daran zweifeln. 75 aus dem deutschen Strafgesetzbuch, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, erst 1994 restlos gestrichen wurde? Oder die gleichgeschlechtliche Ehe erst Mitte... Ja, das ist aber das, wo ihr euch jetzt dran aufhängt, ja. Also, ich meine... Ja, eben seid ihr noch bei der... Es gibt alles mögliche Kram gewesen und jetzt fällt euch mal eben auf, dass es nur Männer betroffen hat und das ist dann aber egal. Also, Vergangenheit. Aber ja, das bedeutet dann, dass der ganze andere Kram aber auch irgendwie damit reinfließt oder weiß ich nicht was. 2017 vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde. Davor durften Frauen keine Frauen heiraten und Männer keine Männer. Absurd? Ja. Und nun hat das Bundesverfassungsgericht... Absurd? Was für eine Lebensrealität haben die denn? Absurd. Sind die schon mal auf dem Land gewesen, überhaupt aus Berlin raus? Oder leben die da nur in ihrem Inkubator? Absolut. Also ich will da jetzt wirklich nichts kleinreden oder sowas, aber da muss man wirklich sagen, was diese ganze Angelegenheit angeht, hat sich ja gerade in den letzten 20 Jahren extrem viel verändert und hier wird 1994 angesprochen. Ja, jetzt. Ich meine, zu dem Zeitpunkt 1994, ja, da war das politisch überhaupt gar nicht Thema, dass es überhaupt irgendwie so geht. Ab 2001 war ja die eingetragene Lebenspartnerschaft möglich in Deutschland. Ja, also 2017 wurde das halt umgeswitcht in die Ehe. Okay, geschenkt, aber das könnte man der Wahrheit halber vielleicht auch erwähnen. Ja, machen sie ja nicht. Genauso wie das Ding mit dem Paragraphen, mit dem schwulen Paragraphen, der war ja auch schon seit den 60er Jahren entschärft. Also, da war ja schon insofern abgeändert, dass es nur noch zwischen, wenn einer minderjährig und einer älter ist und auch nur dann, wenn da irgendwie die geschädigte Person quasi an der Strafverfolgung interessiert ist, dann war das ja. Ja, das soll nur ein bisschen vermitteln, dass es dass man immer noch, wie soll man sagen, am Anfang wäre oder so, was natürlich irgendwie Quatsch ist, ne? Man sieht, was passiert ist, alles schon. Der Zuschauer Barefoot Samurai X sagt noch was Interessantes im X, Chat. Ja, okay, ich nenne ihn X. Jetzt habt ihr mich rausgebracht, verdammt nochmal, wo ist denn das Ding hier? Vergessen wurde halt, dass es vorher schon die eingetragene Lebenspartnerschaft gab. Ja, also hier wird so getan. Das haben sie nicht vergessen. Das hatte ich, glaube ich, erwähnt. Vielleicht ist das untergegangen im Rauschen. Nee, das ist nicht untergegangen, aber vergessen halt in diesem Clip. Aber ich glaube, das haben sie nicht vergessen, sondern das ist halt eben dieses Ding, dass sie ja genauso wie mit der Vergewaltigung in der Ehe, wo sie es unbedingt brauchen, dass das Wort Vergewaltigung da steht und es nicht nur Nötigung sein darf, so wollen sie halt eben auch, dass da unbedingt das Wort Ehe steht und nicht das Wort Lebenspartnerschaft. Und Sonst gilt das nämlich nicht. Genau, sonst gilt das nicht. Ja. Fassungsgericht bestimmt, dass es neben männlich und weiblich möglich sein muss, ein weiteres Geschlecht in Personalpapiere eintragen zu lassen. Schritt 7. Verbünde dich. Wenn du also eine Verbündete oder ein Verbündeter werden willst. Alter Schwede. Jetzt sind wir wieder am Punkt wilde Banden, hä? Ja, nee, das ist dieser ganze Ally-Kram, ne? Allyship. Sei doch mal ein Alliierter. Unterstütze LSBTIQ-Menschen. Misch dich ein, wenn du beobachtest, wie jemand falsch oder respektlos behandelt wird. Stell dich auf die Seite von Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden. Setz dich ein für eine Sprache, die alle Geschlechter respektiert. Nee, Leute, tut mir leid. Ich setze mich nicht ein für eine Sprache von anderen Leuten, wie die zu reden haben. Setze ich mich nicht für ein. Und das ist auch nicht demokratisch und das geht auch viel zu weit. Herzlichst, euer X. Gleiches Recht gilt für alle, immer und überall. Gleiches Recht, ja, genau, gleiches Recht. Die anderen Leute regen sich nicht über so einen Scheiß auf, also richt ihr euch auch nicht über so einen Scheiß auf. Da, gleiches Recht. Ohne Unterschiede aufgrund des Geschlechts, der Herkunft oder der sexuellen Orientierung. Ja, sie. Was immer schön ist, ist, dass sie die politische Orientierung weglassen. Dafür kannst du geprügelt werden, wie du willst. Ja, dafür finde ich es gut, dass sie diesmal das nicht noch mit Religion da reingebracht haben. Ich weiß ja nicht, so eine Sache, dass Erwachsene das machen oder so, das ist ja alles irgendwie Privatsache. Aber wenn Kinder von 8 Jahren kommen und wollen irgendwie Hormontherapie haben, weil sie glauben, sie sind im falschen Körper oder so, dann sollte man vielleicht mal zurückschrecken oder ein bisschen vorsichtig sein oder vielleicht auch denen das sogar ausreden, wenn man das kann. Weil in Amerika wird das so gemacht und die Erfahrungen sind eher nicht so gut. Ich hatte letztens so ein paar Dinger von einer Konferenz gesehen. Und da war auch ein Älterer dabei, der so ein Betroffener sozusagen, also der mittlerweile wieder als Mann lebt und zwischendurch irgendwie aber 20 Jahre Frau war oder so. Und der sagte vor allen Dingen, dass sie halt da noch eine Organisation gegründet haben, einen Verein oder sowas und da entsprechend auch die Leute auffangen. Und alle, ausnahmslos alle, hätten gesagt, sie wären nicht als trans geboren. Also es wird irgendwie in die Leute rein beeinflusst oder sowas, scheinbar, teilweise mindestens. Und gerade dann sollte man ja eben bei Kindern davon absehen, die körperlich irgendwie zu beeinflussen mit Hormonen oder so. Das ist eigentlich eine üble Sauerei, die da abläuft. Also wenn es um den einen Vortrag bei der Heritage Foundation geht, den habe ich auch gesehen. Und eine Sache, die ich dazu dann noch sagen will, ist, dass der herausgestellt hat, dass ein sehr großes Problem bei seiner Geschlechtsumwandlung für ihn persönlich war, dass er sich seinen Fehler nicht eingestehen wollte und das im Endeffekt mit einer Drogen- und Alkoholabhängigkeit übertüncht hat. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass er in der Betreuungsarbeit, dass er Betreuungsarbeit leistet und ehrenamtlich halt Leute unterstützt, die halt Probleme auch mit ihrer Geschlechtsumwandlung haben, sei es, dass sie es machen wollen oder sei es, dass sie es gemacht haben und Probleme damit haben, beides. Ja. Und dass er da halt auch immer wieder auf diesen Drogenhintergrund stößt. Und in Amerika, nochmal, in Amerika ist es sehr anders als hier mit dem Drogenkonsum von irgendwelchen Amphetaminen oder Opiaten oder sowas. Das wird da sehr viel reichlicher von Ärzten verschrieben im Alltag, als wenn man sich das hier überhaupt vorstellen kann. Ja, und es ist ja auch nicht nur diese Geschichte da, sondern auch diese Geschichte hier, wie dieser Desmond is amazing, der mit 11 Jahren in Schwulenclubs tanzt und sich Geld zustecken lässt. Oder ja, es ist auch positive Bestärkung, ne? Dass das bei diesem, es gab ja so Vorlesestunden wohl mit Drag Queens in Schulen in Amerika oder Kanada. Und da ist auch schon rausgekommen, dass da Leute halt vor Kindern gesprochen haben, die selber schon einstiegige Vorstrafen hatten. Ja. Also ja. Und der eine hat auf jeden Fall noch gesagt, das würde ich noch gerne sagen, der meinte dann halt auch noch, ja, dass wenn man unglücklich ist, dass man in der Regel, wenn man sich umgewandelt hat, dann auch nicht glücklicher ist. Das ist vielleicht der Punkt dabei. Viele Leute haben ja da so einen Antrieb, der eben aus einer Unzufriedenheit oder so wird, denke ich mal. Mit dem eigenen Ich, mit dem eigenen Körper oder sonst was. Ne? Yay, Bundestag! Ja, jetzt kommt die Frau Höst auch zum gleichen Thema quasi. Da gab es ja auch noch eine Aktuelle Stunde im Bundestag letzte Woche. Verehrte Bürger, jeder ist in Deutschland frei zu lieben, wen er will und wie er will, solange es unter Erwachsenen und einvernehmlich geschieht. Liebe Kollegen, lieber Herr Lehmann, Ihr Zetern um angebliche Homo- und Transfeindlichkeit der AfD läuft komplett ins Leere. Homosexuelle werden bei uns ohne viel Getöse Mitglieder, Parlamentarier und Vorsitzende. Die AfD stellt zudem völlig unaufgeregt den ersten transsexuellen Parlamentarier Deutschlands. Alles Tatsachen, die Sie von den Gender- und Gedönsparteien offensichtlich hier gar wahnsinnig machen. Wir von der AfD befeuern mit diesen Menschen im Gegensatz zu Ihnen aber keine Profilneurosen, sondern leben gesellschaftliche Normalität und respektieren gegenseitig unser Privatleben, wie es alle tun sollten, ohne es ständig ins Rampenlicht zu zerren. Haben wir uns gestern mit der großen Errungenschaft der deutschen Politik, dem Grundgesetz, befasst, müssen wir uns heute mit dem Befehl einer der einflussreichsten Lobbygruppen weltweit, der LGBT, an ihren willigen politischen Vollstrecker, die Grünen, auseinandersetzen. Dieser Befehl lautet wohl unmissverständlich, dieses großartige Grundgesetz wegen Maßnahmen gegen Homo- und Transfeindlichkeit zu ändern. Hier soll nicht etwa Diskriminierung abgeschafft, sondern eine gesellschaftszersetzende Ideologie durchgesetzt werden. Und damit wollen Sie ganz bestimmte Lebensweisen explizit fördern und andere eben nicht. Homosexualität ist schon lange entkriminalisiert und straffreigestellt. Homosexualität und Transsexualität sind als Ausnahmeerscheinungen längst in der Normalität der Gesellschaft angekommen. Es gibt die Ehe für alle und den selbst bei Transgender-Menschen umstrittenen Geschlechtseintrag divers. Aber das ist Ihnen anscheinend noch lange nicht genug. Die Bürger sollen nun Homosexualität und Transsexualität nicht nur tolerieren, sie sollen sie akzeptieren. Akzeptieren, dieses Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ursprünglich annehmen, gutheißen. Und was kommt denn dann als nächstes? Wird Homo- und Transsexualität unter dieser verstrahlten Regierung noch zur Staatsnorm erhoben und somit zur heiligen Pflicht für jeden Bürger? Das spezialdemokratische Familienministerium stützt diese steile These mit Veröffentlichungen, die nachzulesen sind unter www.regenbogenportal.de. Mein Kind ist Intersternchen oder jung und schwul, lesbisch, bi, pan, a, quer und so weiter. Ein Bilderbuch, das 3- und 4-Jährigen einbläut, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt. Vorlesegeschichten um Gespräche über schwul-lesbische Liebesbeweise und mit Kindern ab 5. Das ist übergriffig, meine Damen und Herren, und das ist schon allein aus erziehungspsychologischer Sicht ein Riesenskandal. Ja, das finde ich auch. Das Hissen der Regenbogenflagge vor dem Familienministerium gehört schon zur Folklore. Für Familien hingegen wird nicht geflaggt, auch nicht finanziell spürbar. Gefördert werden dafür mit Inbrunst Organisationen, die irgendeinen Antiismus im Namen tragen. Die Liste dieser Organisationen gleicht dabei dem offiziellen Programm einer Antifa-Jugendgruppe. Fazit: Die Genderista dringen mittels dieser steuergeldabsaugenden Helfershelfer auf allen Ebenen mit aller Perfidie und Macht in die Köpfe der Menschen vor, so wie einst im autoritären Volkserziehungsapparat der DDR vorgelegt. Dabei wird so getan, als sei das Geschlecht frei wählbar. Das gleiche Problem. Würde sie das jetzt auch wieder ein bisschen weniger, diese Attacke-Reitnummer fahren und ein bisschen weniger Spezialdemokraten, uralte Witze einbauen und all solche Sachen und einfach nur die Fakten nennen? Vielleicht sollten wir irgendwie mal fragen, ob die AfD von uns Reden geschrieben haben will. Ja, nee, lieber besser nicht. Aber ich meine, das ist schon sehr vorgelegt. Kohle für Geld. Erscheinungen in der Normalität musste ich wirklich lachen. Also die Formulierungen sind teilweise schon sehr witzig, seltsam. Aber ja, und auch, ich meine, wir haben ja jetzt gerade uns dieses Portal angeguckt und es ist schon hanebüchener Kram, an dem man auch viel irgendwie auszusetzen haben kann, aber man muss halt auch nicht immer von diesem Zeug dann auf und die Staatsdoktrin ist jetzt dies, das und jenes, ich sag mal so, nur weil das irgendwelche Aktivistendödel irgendwie für das pure Gold halten und da auch Knete reinschmeißen, dann rege ich mich da zwar drüber auf, aber das heißt noch lange nicht, dass auch irgendjemand sich davon beeinflussen lässt, wirklich. Ne? Also, ja, aber das ist ja die gleiche Hysterie im Endeffekt wie auf der anderen Seite. Die andere Seite sagt ja auch, das sind alles Nazis. Und da gibt es Nazis, aber da gibt es halt auch viele Leute, die halt andere Ideen haben. Und hier, sie sagt halt, das ist Staatsdoktrin, das sind die gleichen wahnhaften Probleme, die du halt kriegst, wenn du irgendwie zu weit auf der einen Seite stehst. Also und für mich ist das viel zu sehr vorgelesen, viel zu sehr vorformuliert und die Dame war ja schon in ein paar Reden bei uns im Stream, wo sie freier gesprochen hat und da hat sie auf mich auf jeden Fall einen besseren Eindruck gemacht als jetzt. Ja gut, das ist für mich Sophismuskram, den kann ich ignorieren, aber es geht ums Inhaltliche. Ja, Inhalt ist da wenig. Ja, aber das kritisieren wir ja jetzt. Von daher. Frag mich, wie sieht die Flagge der Familie denn aus? Die Situation in der eigenen Partei die Flagge ist der Familie. Die Flagge der Familie, das ist wahrscheinlich hier die von dieser Demo für alle. Ne? Da gab es doch so Strichmännchen, die Händchen halten irgendwie. Jetzt hören Sie mal gut zu. Und als könnte jeden Moment wieder ein weiteres, bislang unbekanntes Geschlecht aus der Hecke hüpfen. Mit Ihren unwissenschaftlichen Lügen über angebliche Vielfalt und Beliebigkeit legen Sie nicht nur die Axt an die Keimzelle unserer Gesellschaft der Familien. Nein, Sie verletzen die Würde von Homosexuellen und Transgender-Menschen und zeigen sogar Homophobie und Transphobie in übelster Form. Denn Sie sprechen diesen Menschen ihre Gefühle und die Normalität ihres Seins ab. Aber Gefühle und Sein sind eben nicht frei wählbar. Diese Menschen haben sehr konkrete Vorstellungen davon, wer sie sind und wen sie lieben. Und das ist eben Mann oder Frau und nicht divers. Liebe Bündnishörerinnen der 90 der Grüninnen, Sie sind wahrhaft die größten Heuchler der deutschen Politik. Sie geben vor, Homo- und Transgenderfeindlichkeit zu bekämpfen und holen gleichzeitig massenhaft die intolerantesten der Intoleranten, die größten schwulen Hasser zu Tausenden in unser Land. Pfui, wie schäbig. Die AfD wird Diskriminierung und tatsächliche Angriffe auf egal wen, also natürlich auch auf Homosexuelle und Transgender in Deutschland niemals dulden. Dieses Versprechen ist aller Verleumdung zum Trotz unser Alleinstellungsmerkmal. Vielen Dank. Tja, und so ähnlich waren die anderen Sachen dann auch. Also viele Leute jetzt bei den anderen Redebeiträgen zu diesem Tagesordnungspunkt haben auch diese Liste aufgezählt von Ländern, wo Homosexualität unter Strafe steht. Und das hat immer dazu geführt, dass da Riesenaufruhr irgendwie war jetzt im Bundestag. Also viel Getuschel und so, weil diese Länder sind nun mal, also muslimisch geprägte Länder. Und da wurde dann sofort immer betont, dass das ja überhaupt nichts damit zu tun hätte und so weiter und so fort. Und tralala, ja. Das war eine merkwürdige Sache, ja. Aber ich verschone euch mit den anderen Sachen, wenn es euch interessiert. Auf der Seite vom Bundestag gibt es natürlich auch die anderen Reden. Also ich befürchte, wenn die jetzt das Gesetz wirklich ändern wollen, deswegen das Gesetz, dann werden sie die Situation oder die Gunst der Stunde nutzen und wirklich noch andere Dinge ändern. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man das mit der politischen Gesinnung rausschmeißen möchte gerne. Ne? Dass man, ja, aber das wäre ein zu offensichtlicher Move. Also ja. Der würde sofort so eine heftige Gegenreaktion bringen. Ich glaube nicht, dass das den Grünen gut tun würde. Wenn sie versuchen, da noch mehr Scheiß reinzubringen. Ich weiß nicht, gibt es da einen konkreten Anhaltspunkt dafür, warum du das meinst? Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ja, weil es immer mehr verschwindet aus diesen Beschreibungen dessen, was eben gleichberechtigt zu sein hat. Die politische Gesinnung, die politische Einstellung, die fällt da immer öfter raus aus dieser Beschreibung. Klar ist das, was jetzt im deutschen Grundgesetz steht, das sind ja auch eine ganze Menge Punkte, sagen wir mal, dass man da vielleicht mal zwei, drei weglässt, ist noch normal, wenn man jetzt eine journalistische Aufzählung macht oder so. Mhm. Aber ganz allgemein ist das dann doch ziemlich aus dem Fokus geraten, habe ich den Eindruck. Und, also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass sie... Man sagt, man darf den Holocaust nicht leugnen, ist das vielleicht auch eine politische Einstellung. Und insofern stimmt es ja einfach doch gar nicht. Also ich weiß nicht genau, irgendwie wird man da vielleicht argumentieren. Ja, das ist ja wieder dieser Punkt, mit, das ist alles ganz klar geregelt. Ja, also ich meine, das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, wenn ich jetzt mal böse nachdenke, irgendwie den Leuten das mal unterstelle, dass sie es probieren wollten, dann könnte ich mir höchstens überlegen, so ganz zynisch gesagt, dass sie vielleicht irgendwie das mit der politischen Ansichten ändern in demokratische Ansichten, also dass man nicht diskriminiert werden darf wegen seiner demokratischen Ansichten und dass man ist ja quasi das Gleiche und dann hinterher kannst du dann sagen so, ja, das ist jetzt aber dann keine demokratische Ansicht. Aber Moment mal, die Demokratie ist doch nur der Zug, den wir besteigen. Ja, das hat der Erdogan gesagt, ja. Und? Ich finde, das reicht schon als Aussage. Noch gefährlich, also noch, sonst kriegen wir wieder einen Strike. Ja, okay. Nee, ich weiß jetzt nicht genau, was richtig gemeint, ist, aber ist egal, ich denke mal drüber nach. Aber nee, eine demokratische Gesinnung, von wem hören wir denn immer wieder, dass religiöse Gesetze über einer demokratischen Sache stehen und über demokratischen Gesetzen. Und ja, so. Das ist natürlich auch so, dass das nicht jeder unbedingt befürwortet, ja. Das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Hier haben wir, ich versuche es gar nicht, das auszusprechen. Die Dame heißt Mariam und hat in Großbritannien mitgearbeitet an der Gründung einer Gewerkschaft für Leute, die im Spielebusiness arbeiten. Eigentlich wollte ich nur das zu den Anfang, also das Standbild fand ich so toll. Also es ist dieses, vielleicht kannst du das Video nochmal anhalten. Zeig dir das Standbild dann? Nee, schade, das ist nur ein Thumbnail dann. Okay, also man muss sich vorstellen, da steht dann links von dieser Dame, ich muss es gerade aufrufen, steht Video Games and Anti-Fascism. Und rechts ist ein durchgestrichenes Hakenkreuz. Also wir sind jetzt wirklich schon so weit, dass dass das wirklich ironiefreien Hakenkreuz, also es ist kein Wolf, nicht über Wolfenstein oder so, sondern ironiefreien Hakenkreuz und Videogames in einem Video irgendwie auftauchen. Und sie ruft halt dazu auf, Videospiele noch mehr zu einem Werkzeug zu machen, weil alle Kultur ist ein Werkzeug gewesen, politisch und so. Und deswegen müssen die Linken jetzt aus Spielen endlich ein antifaschistisches Werkzeug machen. Ja, wir freuen uns alle, dass die Linken jetzt endlich mal das ernst nehmen mit den Computerspielen hier. Aber also eigentlich wird keine Zeit und keine Lust drauf haben, müssen sie sich das bezahlen, das nehme ich mal an. Ja, kommen wir zum kleinen, zum Christchurch-Appell. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit darüber großartig berichtet wurde. Im Endeffekt, am Rande des G7-Treffens wurde der Christchurch-Appell unterzeichnet von verschiedenen Staaten. Amerika hat nicht unterzeichnet, im Gegensatz zu den anderen Staaten. Wir haben uns natürlich nicht gesträubt. Und 17 Staaten, sowie als auch die EU-Kommission, haben das unterzeichnet. Und hier in dem schönen Belltower-Artikel wird das natürlich hoch gelobt. Ja, es wird hier im Endeffekt beschrieben, dass bei Christchurch wurden ja die Taten auf Facebook live gestreamt. Und das hat Leute so schockiert, dass die das jetzt rechtfertigen können, weitere Einschränkungen im Rahmen von Terror und anderen Hasskommentaren etc. pp. Einzuführen. Ich habe das Dokument auch nochmal verlinkt. Ja, also das ist jetzt einfach nur der Artikel von Belltower dazu. Wollte ich einfach nochmal als Gegenbeispiel hier machen. Die beschreiben das Ganze natürlich als sehr positiv und ja, Plattformen verpflichten sich zu unmittelbaren und effektiven Maßnahmen, die den Missbrauch der Livestream-Technik für terroristische und gewalttätig extremistische Inhalte verhindern sollen. Ja. Encourage media outlets to apply ethical standards. Wo habe ich das schon mal gehört? Ja, und hier sehen wir den Christchurch Call. Ja, auf Englisch das Ganze, der Appell, der Call. Ja, tatsächlich heißt er ja der Christchurch Call to Action. Ja, und zwar ist es im Endeffekt ein nicht bindender Pakt, ja, eine freiwillige Selbsterklärung, wie es so schön heißt, ja, die einerseits Unternehmensvertreter unterzeichnet haben, aber was ich sogar noch interessanter finde, dass die Online Service Provider, also die ISPs, das quasi auch unterzeichnet haben. Ja, also nicht nur die Unternehmen, nicht nur die Regierung, sondern die Unternehmen auch. Ja, und die Verpflichtung, die Verpflichtung, die die übernehmen, die sind in dem üblichen Tenor gestaltet, was die Regierung hier übernehmen an Verpflichtungen. Das ist im Endeffekt das, was jetzt geregelt wurde durch Artikel 17 und andere und durch die Terrorregulierungssache, die jetzt auch durchs EU-Parlament geht und durch die Kommission. Und ja, ich muss mal kurz gucken, was gerade eingeblendet ist. Also wenn du ein bisschen runterscrollst auf die zweite Seite, da siehst du dann auch alles, was die Unternehmen an sich betrifft. Man sieht auch direkt am Dokument, alles, was die Regierung betrifft, ist auf der ersten Seite und die zweite Seite und die dritte Seite ist alleine nur für die ganzen Unternehmen. Ja, und ja, ich denke mal, alle Filtermaßnahmen der letzten Zeit, die wir gesehen haben, werden hier nochmal bestätigt in diesem Dokument. Ja, also ja, ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, jetzt auf die ganzen einzelnen Punkte einzugehen. Ja, aber es wird halt alles immer unter dem Label Terrorismus und Extremismus gehandhabt. Und ja, ich beklage ja immer noch das Phänomen, dass halt immer noch selektiv gesperrt wird, die ganzen Sachen. Ja, irgendwelche Propaganda von irgendwelchen Islamisten oder irgendwelchen anderen Leuten, die sehe ich, ja, ist frei verfügbar, das wird auch nicht großartig gesperrt, das sind Sachen, die sind teilweise ein paar Jahre alt und die sind immer noch verfügbar und ja, andere Sachen werden halt priorisiert gesperrt, ja. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass gerade Facebook sich besonders betroffen sieht durch diese ganzen Christchurch Sache, weil halt auf Facebook der Livestream gesendet wurde. Und die haben sich jetzt auch selber auferlegt, dass sie ein neues Projekt starten zur Bilderkennung, dass die bessere Videoerkennung quasi starten können, dass sie direkt ab den ersten paar Sekunden, wenn ein Livestream übertragen wird, dass sie direkt sehen können, okay, was für eine Situation ist das? Sind da irgendwie Waffen im Bild oder Blut oder schreiende Leute oder sonst irgendwas, dass es halt direkt unterbunden werden kann. Ja, also ja, und das Ganze kann man halt so interpretieren, dass es halt wirklich nur über diese auf diese Extremisten und auf die Antiterror-Bekämpfung zielt, aber naja, wie gesagt, die Erfahrungen zeigen ja ein bisschen was anderes. Also an sich nicht sehr viel Neues, aber eine weitere Erklärung auf internationalem Level, eine freiwillige Selbstverpflichtung. Ja. Ah ja, hier haben wir eine App aus Amerika, die im Endeffekt Leuten die Möglichkeit gibt, Hate Incidents zu melden. Das sind einerseits Hate Incidents im echten Leben, also wenn Leute beleidigt werden oder keine Ahnung, sich getriggert fühlen, weil jemand eine rote Kappe aufhat oder was auch immer. Oder auch, wenn sie online gebullied werden, ne, wie es so schön heißt, dann gibt es hier halt eine App, die das direkt an den Server von einer Universität meldet und dieser Server, der schickt das dann direkt weiter an, ich kriege nicht mehr alle Organisationen zusammen, aber Southern Poverty Law Center war eins von den Sachen, ACLU war auch eine Organisation, die genannt ist und das wird dann in einen Pool aufgenommen und direkt untersucht. Ja, also quasi, ja, sehr interessant. Ja, es gab ja auch eine andere App, die in der letzten Woche in Amerika im Gespräch war. Und das war quasi der Gegenentwurf zu dieser Sache hier. Die hat der Donald Trump gemacht. Und zwar hat er gesagt, hier, wenn ihr denkt, dass ihr deswegen zensiert werdet, weil ihr irgendwie konservatives Gedankengut verbreitet, dann habt ihr hier auf der Homepage vom Weißen Haus, da könnt ihr eure Daten eintragen und könnt euch darüber beschweren. Ja, das war quasi das Gegenprojekt zu dieser Sache hier. Aber das wurde mittlerweile schon wieder eingestellt, soweit ich das gesehen habe, weil das dann doch kontrovers war. Aber diese App, die gibt es hier weiterhin. Ja. Ja, hier sehen wir einen Auszug aus dem BMI-Bericht über politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2018, bundesweite Fallzahlen. Und zwar sind jetzt endlich mal so ein paar Statistiken veröffentlicht worden, die ich immer wieder fordere. Ja, so Sachen wie, wie viele Anschläge auf Flüchtlingsheime gab es denn jetzt genau und was ist da jetzt genau passiert? Ja, weil es wird ja immer wieder gesagt, es sind so viele Zwischenfälle und aber irgendwie sehe ich das nicht so in der Berichterstattung, deswegen wollte ich mal die Statistiken sehen. Ja, und BMI hat jetzt verschiedene Statistiken veröffentlicht und das ist eine davon. Und es gab eine Neuerung in der Polizeikriminalstatistik, über die wir ja auch mal berichtet haben. Und im Rahmen dieser Neuerung wurden quasi neue Täteridentitätsgruppen geschaffen. Ja, und die sind jetzt aufgeschlüsselt hier auf PMK rechts, links, ausländische Ideologien. Das könnten Kurden sein, sowas wie PKK oder vielleicht auch, ja, halt ausländische Ideologie, da ist sehr viel zusammengefasst, religiöse Ideologie und PMK nicht zuzuordnen, was recht ominös ist. Ich muss auch dazu sagen, es wurden sehr viele statistische Grafiken veröffentlicht, so wie die hier, aber die dahinterliegenden Daten, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, weil gerade in dieser PMK nicht zuzuordnen, da versteckt sich, glaube ich, sehr viel, was sehr interessant wäre. Das sieht man allein an der Aufkommenszahl. Ja, PMK nicht zuzuordnen ist über PMK religiöse Ideologie. Da sagt der gesunde Menschenverstand, irgendwie kann da was nicht stimmen. Ja. Aber einfach mal interessante Statistiken zu so ein paar Sachen, die man sich mal anschauen kann. Großartige Rückschlüsse daraus kann ich jetzt nicht ziehen, aus den Gründen, die ich gerade schon genannt habe. Aber wie gesagt, interessant, dass diese Statistiken jetzt mal auch so aufgeschlüsselt werden und veröffentlicht werden. Und ja, hier sieht man beispielsweise auch eingeblendet 2018, 2017, PMK rechts, 1156 zu 1340 Fällen im Jahr 2018, beziehungsweise 1130 Fälle zu 1976 Fällen im Jahr 2017. Die letztere Zahl war immer PMK links. Ja, also, ja. Generell ist ein Trend, den ich auch in den anderen Statistiken gesehen habe, dass es generell alles etwas abnimmt. Beispielsweise gab es im Jahr 2000, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, 2017 über 100 Übergriffe auf Flüchtlingsheime. Das geht von Brandstiftungen bis hin zu Schmierereien. Und im Jahr 2018 gab es 16 im ganzen Jahr, was ich für eine außerordentlich niedrige Zahl halte. Ist natürlich alles relativ, aber ja, wie gesagt, schaut es euch mal ein bisschen an, ein bisschen was zum Stöbern, vielleicht fallen euch ja noch ein paar andere Sachen auf. Ja. Aber man muss halt auch immer wieder dazu sagen, dass halt da teilweise jetzt nicht bei den Gewalttaten, das weiß ich nicht, aber bei Straftaten zumindest, PMK links, PMK rechts halt immer mit zwei Maßen gemessen wird. Jedes Hakenkreuz, was irgendein Depp irgendwo hinsprüht, ist PMK rechts, aber nicht jedes Antifa-Area oder haut die Nazis platt wie Stullen oder sonst irgendwas, was ja auch eine Straftat ist, weil es auch Sachbeschädigung ist. Ne? Nicht jedes von denen wird gezählt, weil sonst würde die Statistik ja ganz anders aussehen. Das muss ja jeder drüber klar sein. Wenn jede Sachbeschädigung der Antifa mit Parole auch eine PMK links wäre, ja, dann vielen Spaß. Das habe ich auch kritisiert, dass der dahinterliegende Datensatz nicht so ganz klar ist. Diese eine Sache, die wir gesehen haben, war eine von, glaube ich, 6 Sachen, die da veröffentlicht wurden jetzt. Und es wird teilweise aufgeschlüsselt, auch beispielsweise bei den ich gehe nochmal zurück auf die Übergriffe auf dem Flüchtlingsheim. Da wurde tatsächlich aufgeschlüsselt, okay, das war Brandstiftung, das war Sachbeschädigung, das war körperlicher Angriff, das war Zeigen von verbotenen Symbolen, was ja eine Schmiererei beispielsweise wäre. Da wurde das tatsächlich aufgeschlüsselt. Ja, deswegen, also mal gucken, wann der komplette Datensatz zur Verfügung steht, weil da verstecken sich bestimmt einige Sachen unter den sonstigen. Aber es gibt ja auch diesen ominösen Tweet darüber, dass irgendwie ein Flüchtling den Hitlergruß gezeigt hat und die Polizei dann gefragt wurde, ob das PMK rechts sei und sie sagt, ja. Also, ja, ich müsste mal gucken, ob ich den für den nächsten Stream irgendwo finden kann. Ja, das steht ja im Zusammenhang mit den neuen Klassifizierungen, die letztes Jahr vorgenommen wurde mit den PMKs. Ja, da wurde ja die PMK ausländische, ich hatte es vorhin erwähnt, das wurde ja hinzugefügt und die PMK religiöse Extremisten. Ja, und deswegen wurde das alles nochmal so ein bisschen. Also ja, aber wenn ein Afghane den Hitlergruß genau zeigt, ist das. Halt, deswegen will ich die dahinterliegenden Zahlen gerne haben. Ja, ja, wäre aber interessant. Aber trotzdem sind die Zahlen interessant. Ja. Habe ich das eingereicht? Ja. Ja, aber kommen wir zum anderen Spektrum. Verfassungsschutz nennt Hashtag Wir sind mehr Konzert unter Linksextremismus. Und wenn ich nicht irre, geht es hier um die feine Sahne-Fischfilet, Leute? Oder? Oder sind das andere? Ja, ist richtig. Und diese Band KIZ. Sorry, das war von mir. Diese Band KIZ Kids war da, glaube ich, gemeint. Mit den Texten, darauf haben die sich bezogen. Hauptsächlich. Ich ramme das Messer volle Kanne in die Journalistenfresse oder so, war ja, einer der Zeilen, genau, die da gesungen wurden. Ja, schön auch, dass der Steinmeier das befürwortet. Ne? Aber es war der sächsische Verfassungsschutz, das ist vielleicht nochmal ein Punkt. Ich habe dann so ein bisschen gefrotzelt, dass es vielleicht auch irgendwie der Sachsen-Sumpf ist oder so, aus dem die Meinung kommt. Aber das ist natürlich nur Quatsch. Ne? Ja, das nee, warum? Ich meine, dass es im Osten Deutschlands da eine andere Meinung gibt, siehst du ja an den Umfragen zu den Wahlen im Moment. Teilweise handeln die AfD sogar schon vor der CDU. Klar, die Einstellung gibt es dann da sicher auch in Behörden und anderem. Also ich denke schon, dass das irgendwie damit zu tun hat, dass das der sächsische Verfassungsschutz war. Ich glaube nicht, dass der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz sich das trauen würde, das als Linksextremismus zu bezeichnen. Aber Fakt bleibt, was ich da an dem Tag gehört habe, klang nicht nach demokratischem Miteinander oder an irgendwie, lasst uns sehen, wie wir die Gesellschaft zusammenbringen, sondern wer nicht hüpft, der ist ein Rechter und bla bla, wir sind mehr. Ja, aber braucht keiner. Achso, ja, der war von mir. Ja. Hier geht es um die Enteignung und um Kevin Kühnert. Und dieser Artikel versucht also, sich hier darin den Leser davon zu überzeugen, dass doch so Enteignungen und solche Sachen doch auch total liberal sind. Aber halt eben eine andere Spielart, wie das hier heißt. Es gibt ja nicht nur die Spielart des Wirtschaftsliberalen, sondern es gibt ja auch noch andere Spielarten. Und deswegen ist es dann halt auch eine Spielart. Das ist was Sexuelles. Ja, wahrscheinlich, ja. Also klang das auch so ein bisschen. Und ja, auf jeden Fall, es ist schon ein paar Tage her, dass ich es gelesen habe, hätte ich ihn vielleicht nochmal durchlesen sollen von dem Stream, aber es ist ziemlich hanebüchenes Zeug. Und ja, könnt ihr euch ja selber nochmal durchlesen, wenn es euch interessiert, wie die hier probieren, diesen Kreis zu quadrieren. Vielleicht ist das wie mit den Gendern. Es gibt ganz viele Liberalismen. Genau, ja. Jeder kann sich seinen eigenen aussuchen. Barley nimmt Abschied mit Mietrechtsänderungen. Soll zur EU oder was, beziehungsweise die wird ja abgeschoben in die EU. Ja. Und hat aber noch wir so haben sie lieb und wir werden sie vermissen. Über die man jetzt ganz doll diskutieren kann. Es ging da irgendwie um diese Mietpreisbremse und verschiedene Gebiete, ob man die da nicht verlängern oder verkürzen und aussetzen sollte und so weiter. Alles ziemlich im Klein-Klein. Dass die es in sich haben, diese Änderungen, das liegt mehr daran, dass sie es in sich haben vom Diskussionspotenzial, ob man das denn machen sollte oder nicht und so weiter. So sonderlich. Grob habe ich die Änderungen da nicht verstanden. Also grob ändern soll sich da irgendwie nicht wirklich was durch ihre Vorschläge. Das, wie gesagt, dass sie es in sich haben, das hat einen anderen Grund. Also, dass man primär drüber streiten kann. Ne? Ja. Ach, ich werde dir Wirres gucken und dir Augen rollen. Kein Stück vermisst. Ja, ich finde es aber trotzdem ätzend, dass so Leute dann aber weiterhin in solchen Positionen bleiben und solche und Staatskohle absaugen und so. Ja. Bei dem, was sie bisher verzapft hat, dürfte die höchstens arbeitslos sein. Nein, doch. Doch. Oh. Ja, es wird also offensichtlich irgendwie immer schlimmer. Haben die hier vermeldet, ich weiß gar nicht, wer das ist, dass die Männer die Frauen auf Jobs ja weder in 1:1 Situationen in geschlossenen Räumen begegnen wollen, noch dass sie die irgendwie unterrichten wollen oder befördern oder sonst irgendwas. Und am liebsten möchten sie auch keine Senior-Chefs oder so neben sich haben. Die Frau, die weiblich sind und überhaupt will man da so über den Finger von, macht nur Ärger. Wie gesagt, es ist immer schlimmer geworden, diese Vorbehalte. Ja, und das ist dann sozusagen die Quittung, beziehungsweise das Ergebnis davon, dass man irgendwelche Leute anzeigt, die womöglich gar nichts gemacht haben oder was man nicht nachweisen kann und kriegen die trotzdem eine Strafe, sind geächtet. Ihr Firmenimperium bricht zusammen oder so. Ich meine, wie groß war das Ding von dem Weinstein, was dem gehört hat? Das dürfte schon ziemlich viel gewesen sein. Plötzlich ist er mittellos und so. Das möchte keiner miterleben. Dementsprechend. Der mittellos ist, das bezweifle ich. Aber ja. Um bei der Studie zu bleiben, diese Erhebung wurde schon mal gemacht und da waren schon erschreckende Ergebnisse vor 6 Monaten, 3 Monaten, irgendwie sowas. Da hieß es, ein Drittel aller Männer in Führungspersonen sind halt zurückhaltend, was 1:1 Tutorships mit weiblichen Kollegen angeht oder 1:1 Meetings mit geschlossenen Türen und diesen ganzen Zeugs halt. Und jetzt sind wir bei über 60%. Ja, nun hat man sich da 100% und dann ist das Patriarchat real. Also, ich sag mal ganz naiv, man könnte doch einfach alles mitschneiden, was die Leute reden, dann hätten wir es auf Band und dann, vielleicht kann man da auch sowas in den Hals jedem reinpflanzen. Ja, das sind die restlichen 40%, die machen das schon so wahrscheinlich. Ja, das rechts oben spricht der Chat an, das ist natürlich auch eine gute Geschichte. Ich habe auch nur gelesen, dass ihn jemand getreten hat und er hat dann hinterher ganz Ani gemeint, irgendwie, oh, sie hab's nicht merken, wir haben nur einer angerümpelt. Ja, der wäre doch eigentlich die perfekte Besetzung jetzt für den Vizekanzler, oder? Das wäre natürlich eigentlich ein Coup, oder? Den Ani, irgendeine Partei schafft es den Ani vor. Das würde aber jetzt zu der Betonung von Vizekanzler passen. Vizekanzler. Ja. Ja, das sagen die ja wirklich so in Österreich, habe ich gemerkt, ja. Ja, auf jeden Fall, das hier ist auch nochmal Weinstein hier, eine ziemlich interessante Sache diese Woche. Und zwar dieser Herr, der hier in dem Bild, was man jetzt noch nicht so richtig gut sieht, dieser Mann hier, das ist jemand, der in Harvard eine Funktion in der Harvard Law School innehat. Und der wohl auch der erste Afroamerikaner war, der diese Funktion da bekommen hat, eine leitende Funktion in Harvard. Und der ist jetzt abgesägt worden. Und zwar, weil er sich dem Verteidigerteam vom Weinstein angeschlossen hat. Und es dann halt eben diverse Studentenproteste gab, so nach dem Motto, es kann doch nicht sein, dass man das jetzt anzweifelt und so, dass der schuldig ist und solche Dinge. Also wohlgemerkt von Leuten, die von der Harvard Law School sind. Und ja, auf jeden Fall hat man diesen Druck dann nachgegeben und diesen Herrn jetzt tatsächlich entlassen. Und soweit ich das verstanden habe, seine Frau wohl auch, die da auch mitgearbeitet hat in Harvard. Und ja, das ist, wie die Welt hier schreibt, ziemlich traurig eigentlich für das Rechtsverständnis generell, wenn so einer Elite-Universität die Leute nicht damit klarkommen, dass so jemand auch jemanden vertritt, von dem halt eben die öffentliche Meinung meint, dass er ein ganz furchtbarer Mensch ist und so. Absolut erstaunlich für Jura-Schüler, oder? Ja, also die Leute sollten das eigentlich eher wissen, wie wichtig das ist, was für eine Errungenschaft das ist, so eine Unschuldsvermutung, beziehungsweise dieses Recht auf eine Verteidigung. Ja, aber gerade im Zusammenhang mit Vergewaltigung haben wir das doch in den letzten Jahren oft genug erlebt, dass die Unschuldsvermutung das Erste ist, ohne dass die ganzen Leute leben können, wenn es dann irgendwie gegen ihren Strich geht. Ich sag nur, ihr Team Gina Lisa. Ja, ich sag nur Cosby. Kachelmann. Ich sag nur hier die Kimberly Crenshaw, die hat uns ja erzählt, dass wenn sie damit durchgekommen wäre, hier mit den Anschuldigungen von Anita Hill damals gegen den Clarence Thomas, gegen den hier Richter am obersten Gerichtshof von Amerika, dann hätte es ja gar keinen Irakkrieg gegeben und keinen George Bush und so. Also ja. Na gut, die Folgen sind natürlich erheblich. Ist klar. Ja, das habe ich auch gefunden und da würde es mich jetzt wirklich mal interessieren, was andere Leute hier meinen, weil also dieser Typ hier, ich kannte den nicht. Der Drive-by-Po-Grabscher, oder? Ja, genau, der Drive-by-Po-Grabscher. Es wird hier halt eben, also der hat jetzt wohl juristische Konsequenzen, Anzeige, wegen diesem Laut Weiß schlug er ihr aus einem fahrenden Fahrzeug leicht mit der Hand auf die linke Gesäßhälfte. Also wenn ich sowas lese, leicht... Weiß schon, sagt, das war leicht, ne? Leicht mit der Hand, also dann ist mein... Dann denke ich mir nicht, dass das ein Fall für einen Staatsanwalt ist. Also tut mir leid. Also, vor allem im Vorbeifahren. Ja, also, oder wie seht ihr das? Also, naja, also wenn der Typ irgendwie mit dem Auto an der Frau vorbeifährt, die neben ihm läuft und ihr dabei die Hand, wie auch immer, auf den Arsch legt, finde ich das schon eine Grenzüberschreitung. Ja, würde ich auch Anzeige erstatten. Okay, eine für einen Staatsanwalt, ja. Weil ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass das zwar totaler Quatsch ist, den man nicht machen sollte, das ist aber... Das Lebensrisiko, meine Güte. Ja. Nee, gerade wenn auch jemand irgendwie in der Öffentlichkeit steht, finde ich nicht, dass... Das ist eine öffentliche Person, oder was? Ja, der Typ ist so ein Hip-Hopper. Der hatte wohl vor kurzem halt auch schon so einen Pro-Jared-Moment, wo seine Frau wohl gesagt hat, er ist ein Arschloch, er säuft nur, er hurt rum und ich schmeiß die Kinder und so. Ja, also das ist immer eher aus einer Überschwänglichkeit, aber auch das finde ich nicht unbedingt bestrafenswert. Ey. Aber es ist doch dieses... Aber nee, Moment mal, irgendwo, wenn, also ich jemanden anfassen ist für mich trotzdem immer noch ein No-Go. Also, ja, das ist ein Arschloch-Move, auf jeden Fall, aber ja. Er hat aus dem fahrenden Auto raus eher auf den Hintern geklatscht. Ja, auf jeden Fall Arschloch-Move. Aber ja, und das, aber das, weißt du, wie manche Leute irgendwelche Weiber den Hintern rausstrecken, das ist verlockt. Ja, nee, aber das geht das will nicht, ich jetzt nicht sagen. Wir das reden geht jetzt, trotzdem nicht. Ja, aber wir reden jetzt hier halt vom Strafrecht, ne? Also von, das ist auch kein fester Schlag gewesen, wenn es jetzt irgendwie... Ja, egal, Mamon. Nee, das ist nicht egal. Das Berühren von Menschen ohne ihre Zustimmung ist falsch. Nee, du kannst jemanden an die Schulter fassen und fragen, wo es denn zum Bahnhof geht oder so. Ja, das mag vielleicht gerade noch sein, aber auf den Arsch hauen ist für mich... Oder den Arsch auch nur anfassen, ist ein Übergriff, den ich persönlich falsch finde. Ich finde, das sind so Dinge, denen lernt man einfach, wie man dann miteinander umgeht unter Menschen, wenn die Frau an sich in so einem Fall nicht vernünftig... Aber wenn es sich bei dem Typ doch sowieso schon um jemanden handelt, der in der Öffentlichkeit steht, sollte er doch wissen, dass er mit Argus... Nein, Moment mal. Der steht aber nicht im Gesetz. Im Gesetz steht nicht drin, die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, für die ist das dann eine Straftat. Im Gesetz steht ganz klar dran, wenn du jemanden so berührst, kannst du dafür Ärger kriegen. Wir sind ja auch jetzt nur in einem Strafbefehl. Das stimmt, gesetzlich ist es verboten. Ja, auch bei uns, glaube ich, mittlerweile. Erst recht, wenn es dann irgendwie so aussieht, als wäre es ein Schlag gewesen. Und dass dann jemand merkt, der Typ, der da gerade an mir vorbeigefahren ist, war dieser asoziale Gangster, möchte gern Rapper. Dass der dann sagt, okay, jetzt gehe ich zur Polizei, das finde ich menschlich völlig nachvollziehbar und würde in vielen anderen Fällen auch passieren, wenn das andere ein Prominenter ist und der andere sich schlecht behandelt. Das ist eine Frage einfach der Ausrede, wenn er sagt, das weiß ich nicht, dass ich mit dem Handschuh war das oder so aus Versehen, dann macht es schon nichts mehr, keiner was beweisen kann. Irgendwie. Ja, das ist ja auch die Frage, deswegen gibt es ja eine Ermittlung. Deswegen sollte sich auch ein Strafgericht und Rechtsanwalt der Staatsanwälte damit nicht beschäftigen, weil das irgendwie Unsinn ist. Irgendwie. Das ist nämlich das Ding, auch Unsinn, mit Unsinn auch rauskommen kann. Gibt es eine Ermittlung, ja. Ich meine, welche Strafe willst du denn haben dafür, die dem angemessen ist? Tagessätze, keine Ahnung. Das ist eine Geldstrafe, meinetwegen. Ja, okay. Finde ich dann nur, sowas müsste dann den Flagranti, wenn das ein Polizist sieht, ja, okay, der kann ihm 20 Euro Strafe aufdrücken, finde ich. Aber eine Ordnungswidrigkeit. Naja, wenn es Zeugen gibt, das ist ja auch nochmal die Frage, ob es Zeugen gibt. Vielleicht auch Leute, die das Mädel nicht kannten vorher. Also ist ja, wir reden hier über eine Geschichte, wo wir einfach nicht alle Fakten kennen. Ja, und das hier ist auf jeden Fall, da soll es auf jeden Fall gleich einen Strafbefehl geben. Das kann nicht anders sein. Wirkt in Sekunden, wirkt für Stunden. Ja, das ist nicht, aber es ist vom Werberat gerügt worden. Und ja, wenn das gerügt wird, dann müsste die Edeka-Reklame auch demnächst entsprechend ihre Rüge abholen können. Weil hier, das ist angeblich sexistisch. Weiß keiner so genau, wieso jetzt irgendwie, sie himmelt das Bier an angeblich. Und ja, das ist passiert, dass die Beziehung dadurch besser würde oder so, wenn sie säuft oder er oder so. Nee, ja. Also ich habe erstmal ganz ehrlich nicht verstanden, was das Bild mir zeigt. Also es ist nicht nur irgendwie dumm, sondern es ist auch noch schlecht kommuniziert, dass sie halt, er küsst sie und sie strahlt aber das Bier an, aber sie guckt halt wie, ich weiß nicht, ich kann das nicht genau sagen. Sie hat ja auch gesagt, wirkt bei Männern für Stunden, damit die Frau schöner finden oder so, das ist doch üblicherweise der. Außerdem bricht es doch mit Geschlechterstereotypen. Ja, weil normalerweise hätte ja der Typ das Glas in der Hand und würde das Bier anschmachten und die Frau würde irgendwie. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht glaub, kein der entscheidende Satz ist hier: Alkoholkonsum darf in der Werbung, jada, nicht als Schlüssel für Glücksmomente angepriesen werden. Das ist richtig. Insofern ist es ja noch richtig, dass. Welche Bierwerbung macht das denn nicht? Ja, genau. Was macht Werbung denn sonst, als den Konsum des Produktes als Glücksmoment anzupreisen? Also, es ist so ein bisschen. Vielleicht gibt es irgendein Depri-Bier. Ich gucke ja nicht so viel Werbung. Ein Insel-Depri-Bier, wenn du total scheiße bist, Bier, besauft deine ganzen Schuldgefühle dabei. Nordenhardenberg. Kauf dir ein Sixpack, irgendwie Johnny Peterson Ale oder mach's nicht, das ist mir auch egal. Alles scheiße. Ja, wieder eine Studie, die hat diesmal, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat mir das zugeschickt. Ich glaube, ihr, der Sechser Bembel war es. Eine Studie, she looks like she'd be an animal in bed. Dehumanization of drinking women in social contexts. Also, wenn dann irgendwie der Chris angetrunken irgendwo in der Bar ein Mädel sieht und die ist auch schon angetrunken, dann denkt er sich, Alter, das ist sicher ein Tier im Bett. Das mussten diese ganzen Leute hier untersuchen, wie das so ist. Scroll doch mal zum Abstract runter, bitte. So, genau. Sie wollten also durch die Linse der Dehumanisierung erforschen, wie Frauen, die trinken, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Was ich schon mal lustig finde, die Linse der Dehumanisierung. Ist das wirklich ein Ansatz, wie Forschung funktioniert? Weil das hört sich für mich so an, wie Frauen werden da irgendwie voll dehumanisiert. Lass uns mal irgendwie die Linse reinschrauben. Also wenn ein Mann mit einer Frau Sex haben will, dann ist sie ja noch nicht dehumanisiert dadurch. Über drei Experimente manipulierten wir die Anwesenheit von Alkohol, indem wir eine Frau in einer Bar mit einer Flasche Bier oder einer Flasche Wasser darstellten und die Dehumanisierung gemessen haben. Wie wir es vorausgesehen haben, wurden Frauen mehr dehumanisiert, wenn sie den Alkohol hatten, als wenn sie das Wasser hatten, von Männern und Frauen. Das ist vielleicht die Erfahrung, dass Frauen, die auch mal ein Bier trinken, insgesamt nicht so zimperlich sind oder so. Ich weiß es nicht genau, das ist doch irgendwie. Aber das Schlimme ist, dass halt im Gegenversuch Männer mit Flaschen gar nicht dehumanisiert worden sind. Also Männer, die irgendwie als Säufer oder Loser, die am Bier hängen oder Suffköpfe oder Bierbäuche dargestellt werden, die sind nicht dehumanisierend. Aber Frauen, die ein Bier in der Hand haben, werden dehumanisiert. Das muss man sich mal vorstellen. Also was dieses Wort auch bedeutet. Was meinst du das Kriterium dafür? Überhaupt, funktionierst du so, dass du dir denkst, der da vorne oder die da vorne hat ein Bier, deswegen dehumanisiere ich sie jetzt? Also ja, dadurch wird sie dann zur Fickmaschine oder so. Ja, der Experiment 3, also das dritte Experiment hat die Verbindung zwischen Alkohol, wahrgenommener sexueller Verfügbarkeit und Dehumanisierung untersucht und hat dabei herausgestellt, dass die sexuelle Verfügbarkeit die Verbindung zwischen Alkohol und Dehumanisierung darstellt. Also ja. Sexuell verfügbare Frau ist nicht menschlich, oder was? Und, also es ist ja auch überhaupt nicht so, dass Menschen sich so an Orten treffen, wo es Alkohol gibt, gerade auch junge Menschen, die irgendwie verstärkten Geschlechtstriebe haben und dort irgendwie Alkohol zu sich nehmen, gerade um als sexuell verfügbar wahrgenommen zu werden, beiderlei Geschlechts. Und da eine Dehumanisierung draus zu drehen und dafür eine Arbeit zu schreiben, an der wie viele Leute da beteiligt waren und keine Ahnung. Was das alles für ein Geld kostet. Ne? Ich möchte nochmal diese Theaterkritik, die werde ich jetzt wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit zitieren. Wofür macht ihr das? Wer ist euer Publikum? Was wollt ihr uns mitteilen? Wen interessiert das? Was ist das für eine Wissenschaft, die sich mit so einem Kackdreck beschäftigt, ganz ehrlich. Also beschäftigt euch mit den negativen Wirkungen von Alkohol und wie man was dagegen tun kann, dass Leute an Alkohol zugrunde gehen. Das fände ich super, aber irgendwelche Schwurbelhypothesen anzustellen darüber, dass Alkohol, wenn man ihn in der Hand hat und Titten hat, irgendwie einen dehumanisiert, ist so, da kann man sich mit dem Finger im Arsch rumholen. Das ist wahrscheinlich aufschlussreicher. Ja, genau, das ist sie ja auch. Das grenzt an Verwaltungshaltung. Hol mir mal eine Frauenquote her, sonst streike ich dir. Ja, die deutschen DAX-Unternehmen wollen nicht so recht. Angeblich haben sich über 50 DAX-Unternehmen eine Quote von 0% verordnet, also selbst vorgeschrieben. Ich denke mal, dass sie sich das nicht vorgeschrieben haben, sondern dass sie einfach die Wichtigkeit abgelehnt haben. Dass sie einfach abgelehnt haben, da irgendwas gegen zu tun oder so zwangsweise. Und das wird natürlich so wieder ausgelegt, dass das irgendwie eine Quote wäre von 0%, die sich als Ziel gesetzt hätten, vor allen Dingen auch, Frechheit. Aber das übliche Spiel so, wenn das dann nicht freiwillig geht, dann muss man eben die Leute zwingen dazu, was sinnvoll ist oder nicht, steht hinten dran. Wichtig ist den Leuten und Herr Merkel jetzt in den letzten Tagen dann auch nochmal das mit der Gleichstellung scheinbar. Wollen wir gucken, ich glaube ja nicht, dass das kommt, weil die DAX-Firmen, die kann man nicht so ohne weiteres zu jedem Scheiß zwingen. Chris, scroll doch bitte mal zum letzten Absatz. Die Art und Weise, ich wollte gerade sagen, das heißt, ich glaube, das kommt nicht. Das ist ja schon lange da. Also das ist ja dieses Ding jetzt mit dem... Du hast ja keine Vorschriften für den Vorstand jetzt oder so. Ja, naja, das ist ja diese Sache, wo sie dann sagen, und sonst muss der Stuhl leer bleiben. Und da sagen die Leute sich halt so, naja, dann bleibt der Stuhl halt leer. Ne? Also. Den letzten Absatz fand ich richtig erschreckend. Merkel appellierte daran, dass überall in der Gesellschaft Parität geschaffen werden müsse. Das gelte für Unternehmen, Universitäten, die Kultur, Mädchen und auch für die Politik. Und das ist einfach eine Frechheit. Das ist eine abgefuckte Frechheit. Weder hat diese Frau darüber zu entscheiden, ob in Kultur und... Was soll das? Wo steht das? Das steht nicht im Grundgesetz. Da steht nicht fucking drin, wir machen alles gleich. Das war in dem Land, in dem du aufgewachsen bist, Angela. Nicht in unserem. Lies das nochmal. Ja. Ich gebe dir einen guten Tipp, weil das hier ist wirklich Marie-Antoinette-Style of Delusion. Ja, aber wie viele streben das an, ne? Und geben dem auch die Wichtigkeit halt. Ja, kommen wir zu einem sehr kontroversen Thema, und zwar die SATs. Das ist im Endeffekt ein Eignungstest in Amerika für den Zugang zu Universitäten. In Amerika gibt es ja ein etwas anderes Schulsystem als hier. Hier hat man ja gewisse Voraussetzungen für den Hochschul- oder Fachhochschulzugang, und in Amerika hat man ja nicht so ein unterschiedliches Schulsystem wie hier. Da hat man ja nur die Highschool. Und mit dem Highschool-Diploma kann man dann den SAT machen. Und mit dieser Bewertung kann man sich dann bei den Universitäten bewerben. Ja, und jetzt gibt es im Endeffekt einen Feldversuch. ja, vom College Board. Das ist eine Stiftung in Amerika, die für die diese Standardized Aptitude Tests, SATs, zuständig ist. Und es wurden schon in 200 Schulen wurden schon quasi dieser sogenannte Diversity Score eingeführt. Das funktioniert folgendermaßen, ja. Man hat die ganz normalen Tests, ja, 50% Sprachtests, 50% Mathematiktests und dann hat man im Endeffekt einen Wert aus maximal 1600 Punkten, ja. Hier eingeblendet sieht man beispielsweise, ja, das amerikanische übliche Einordnungssystem, ja. Kann man sehr viel dran kritisieren, beispielsweise. Ich lese jetzt einfach mal vor, was hier steht. Wir haben hier einfach eine Distribution von den Endergebnissen, dass asiatischstämmige Absolventen im Endeffekt den höchsten Wert haben und Schwarze nach dieser Einordnung den niedrigsten Wert haben. Ja, und da schon ein ziemlich großer Unterschied zwischen den beiden besteht. Jetzt kann man alleine kritisieren, wie diese Einordnungen funktionieren. Ja, Blacks, was heißt Blacks? Sind das jetzt nur Afroamerikaner? Sind das auch irgendwelche Zugewanderten aus Großbritannien, aus der Karibik, aus Haiti? Hispanic, was ist Hispanic? Sind das, wie ist die Schnittmenge zwischen White und Hispanic? Also diese ganze Erhebung, wie die in Amerika stattfindet, die ist sehr umstritten, ist auch sehr kompliziert. Und ja, also alleine diese ganze Erhebungsgrundlage kann man kritisieren. Und nach der Einordnung, die die hier halt haben, werden halt die Asiaten, und zu Asiaten zählen halt auch teilweise Russen, teilweise Pakistanis, Inder, Leute, ja, die vielleicht sonst auch zu Schwarz zählen könnten. Ja, je nachdem, wie die Kriterien halt gewertet werden. Wie gesagt, also diese ganze Unterscheidung anhand von diesen Merkmalen ist sowieso schon fragwürdig. Aber man hat sie jetzt zementiert und hat im Endeffekt gesagt, das ist die Grundlage, warum wir etwas am Test ändern müssen. Und deswegen gibt es zusätzlich zu diesen 1600 Punkten 50 Malus und 50 Bonuspunkte. Ja, aber das sind nicht, die sind noch stärker gewichtet. Die können zweifach, dreifach, vierfach gewertet werden zu den 1600 Punkten, je nachdem, welche Kriterien man erfüllt. Auf der rechten Seite sieht man hier ein Bild, wo verschiedene Kriterien gezeigt werden. Ich weiß nicht, kannst du das mal anklicken, Chris, dass das vergrößert wird? Dann sieht man die Kriterien, nach denen dieser sogenannte Adversity Score vergeben wird. Das sind, wie man sieht, 15 Kriterien. Ich lese einfach mal von oben bis unten durch. Neighborhood Environment, 5 Punkte. Crime Rate, Poverty Rate, Housing Values, Vacancy Rate. Da geht es im Endeffekt wirklich nur darum, wo man wohnt, beziehungsweise wo man aufgewachsen ist. So. Family Environment ist der nächste Punkt. Median Income, Single Parent oder eben nicht. Education Level und ESL. Ja, ich habe jetzt gerade vergessen, was ESL ist. Aber Family Environment auf jeden Fall. Und High School Environment, Undermatching, Curricular Rigor, Free Lunch Rate, AP Opportunity, also in was für einer Schule man quasi sein Diplom gemacht hat, ob das eine Schule in einem reichen Gebiet war, ob das eine Schule war, die besonders viele Programme, Unterstützungsprogramme hat vom Staat, was halt, also diese Sachen sollen halt da mit einspielen. So, also wenigstens, obwohl die Grundlage dieser ganzen Sache ist, diese seltsame Rassenspaltung dort ist, die halt sehr fragwürdig ist, meiner Meinung nach, wird das nicht so sehr hier berücksichtigt. Ja, das fließt vielleicht sekundär in einen von diesen Unterpunkten mit ein, aber das ist konkret der Adversity Index, nach dem die Leute diskriminiert werden und nicht nach der Rasse, zum Glück. Ja, immerhin. Aber trotzdem ist es generell eine große, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist im Endeffekt sowas wie, wenn das, wir haben, stellt euch vor, das standardisierte Abitur hätte bei der Benotung dann zwei Noten, positiv bzw. negativ, je nachdem, was man für einen sozialen Hintergrund hätte. Ja, solche Auswirkungen wird das teilweise in Amerika haben. Also wie beim IQ-Test, ne? Da macht es auch so ein bisschen so. Ja, und der Punkt ist der, das ist ein Programm, was läuft. Da geht es nicht um irgendwas, was irgendwann mal eingeführt wird. 200 Schulen haben das schon gemacht. In der ersten Pilotphase haben das 50 Schulen gemacht, in der zweiten Pilotphase haben das 150 weitere Schulen gemacht und es wurde für richtig befunden und dass es super erfolgreiche Ergebnisse bringt und ja. Also die sind damit zufrieden, oder wie? Also ich finde das wirklich ein Skandal, weil das, ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Findet ihr das fair? Findet ihr das gut? Ja, eigentlich ja nicht. Vor allem, wenn das ausgleichende Gerechtigkeit, was soll das? Ja, positive Diskriminierung, ne? Ist irgendwie Quatsch. Ich wäre halt irgendwie dafür, dass die Leute, die sich am besten eignen, die Schulen machen, also die Ausbildung machen. Und ohne, dass Mutti was bezahlt oder dass sie auf irgendeine Rassenkarte oder sonst irgendwas fahren. Also ich ja, man läuft auch Gefahr damit, dass man einfach dann Leute ausschließt, die es vielleicht besser gekonnt hätten. Oder Leute reinholt, die es eben nicht so gut dann können oder so. So auch diese ganze Geschichte mit den Ausbildungen. Das, wenn wir so anfangen, wer schützt uns dann davor, dass dann halt irgendwann wieder so ein Ding kommt, wo gesagt wird, was du bitte studieren kannst oder darfst oder halt auch nicht. Ja, das ist das Problem mit Quoten jeglicher Art. Ja, kommen wir zu einem anderen sehr großen Aufregerthema. Was für Wellen gesorgt hat, war der Aufruf von Alyssa Milano zum sogenannten Sexstrike. Weil irgendwie Frauen in Amerika unterdrückt werden, sollen jetzt Frauen aufhören, mit Männern Sex zu haben. Ja, das war ja, wurde teilweise mit Spott, teilweise mit Applaus empfangen. Und die Grundlage der ganzen Sache ist eine Entwicklung, die gerade sich in Amerika vollzieht, die zwei Seiten hat. Auf der einen Seite haben wir eine Entwicklung, dass weiterhin demokratisch regierte Staaten, Länder, Städte immer weiter die Regularien, die medizinischen Regularien für Abtreibung lockern. In New York gab es ja sogar jetzt ein Gesetz, was sehr umstritten ist, weil es so unklar gestaltet ist, dass es quasi den Zeitraum einer möglichen Abtreibung sehr, sehr weit rausdehnt, sage ich jetzt einfach mal. Auf der einen Seite gibt es diese Entwicklung und auf der anderen Seite gibt es die Entwicklung, dass die Republikaner in Amerika sagen, ja, das alles geht mit viel zu weit mit den Abtreibungen und es gibt diese Planned Parenthood Stiftung, die teilweise zwielichtige Sachen gemacht hat in der Vergangenheit. Das kann man jetzt schlimm sehen oder auch nicht, aber sie hat auf jeden Fall Geld ausgenutzt, ja, und stellt sich selber immer als Saubermann da, der halt für Frauenrechte steht und so weiter und so fort. Planned Parenthood. Und im Endeffekt wird jetzt von den Republikanern die Grundfeste der gesamten Schwangerschaftsabbruch-Grundlage auf Bundesrechtsebene Roe versus Wade, was ein Grundsatzurteil war, was das legalisiert hat in ganz Amerika, also quasi Roe versus Wade hat gesagt, dass die Frau ein Recht am eigenen Körper hat und dass der Staat das nicht regulieren darf. Und die Republikaner versuchen jetzt, dieses Gesetz zu kippen. So, da gibt es die Republikaner, die das einfach kippen wollen, weil sie einfach sagen, Abtreibung ist nicht gut. Und dann gibt es die Republikaner, die sagen, das Gesetz ist nicht handwerklich gut gemacht. Wir müssen das vernünftig machen, dass halt sowas wie in New York nicht passieren kann. Ja, dass man halt bis zum 9. Monat abtreiben kann. So, sagen wir es mal, wie es ist. Und in Alabama ist jetzt ein Gesetz eingebracht worden, was einfach total radikal ist. Unterm Strich sagt es folgendermaßen aus, dass nach 6 Wochen nach der Besamung der Eizelle, dass dann keine Abtreibung mehr möglich ist. So, und jeglicher Doktor, der quasi diese Abtreibung durchführt, würde quasi wie ein Mörder vor Gesetz verurteilt werden. Mit der Ausnahmeregelung, dass in den ersten 6 Wochen das stattfinden kann. Also solche Fälle wie Vergewaltigung beispielsweise, da ist ja relativ, ich meine, wenn man zur Polizei geht und das meldet, dann wird in der Regel so ein Test gemacht und dann das könnte in diese 6 Wochen fallen. Meiner Meinung nach ist das ein Unding, das ganze Gesetz. Ja, nur mal nebenbei gesagt. Ich sage jetzt nur die Rahmenbedingungen, weil es teilweise seltsam dargestellt wurde. Ja, die Frauen generell sind straffrei, selbst wenn die illegal abtreiben, in jedem Fall. Aber es führt halt im Endeffekt dazu, dass staatliche Gelder für so Organisationen wie Planned Parenthood und für Krankenhäuser eingefroren werden, sodass Frauen, selbst wenn sie legal sind, ja, es gibt weiterhin die medizinischen Begründungen, Gefährdungen der Gesundheit und so weiter und so fort. Fairerweise kann das in Amerika auch sehr weit ausgelegt werden und im Gesetz steht auch explizit drin, dass die Ärzte das verschreiben dürfen und keinerlei Konsequenzen befürchten müssen, wenn sie das verschreiben. Ja, aber trotzdem, es ist ein ziemliches und es hat zu Recht ein Gesetz. Oh, jetzt bist du nicht zu verstehen, Preuß. Das ruckelt. Sag doch nochmal das Letzte. Ja, jetzt bist du ganz raus. Oh. Ja, okay. Dieses Jahr war auf jeden Fall auch von Price, kann ich aber auch kurz erzählen. Die haben jetzt irgendwie die schlaue Idee, dass in McDonald's-Filialen quasi weltweit amerikanische Staatsbürger In Österreich, okay, dann nur in Österreich. dass sie auf jeden Fall steckt in Schwierigkeiten. In Österreich kann man jetzt zur nächstgelegenen McDonald's-Filiale gehen und kann sich direkt mit dem konsularischen Service verbinden. Du roboterst ganz schrecklich. Ist abgehört oder was? Ich bin noch da. Ja, du bist da, du hast gerobotert. Ja, vielleicht geht es jetzt besser. Ja, also man kann jetzt dann zu McDonald's in Wien gehen und sagen, ich hätte gern Chicken McNuggets. Ein Amerikaner. Und mein Pass ist übrigens gestohlen worden. Rufen Sie mal im Konsulat an. Also das ist eine völlig aufgeblasene Nummer. Das ist eine reine... Warum macht die Botschaft der USA so einen Blödsinn? Weil ich meine... Ja. Weil du kannst dich auch an jeden anderen, an die Polizei wenden zum Beispiel oder irgendwie. So amerikanischer Staatsbürger und mein Pass ist weg. Und dann wirst du Sicherheit 7 Degrees of Kevin Bacon irgendwann beim Konsulat landen. Ja, aber dann doch kein Drive-Thru. Was, wenn du hungrig bist und deinen Pass verloren hast? Und du mit Auto unterwegs bist und kannst irgendwie... Wie willst du denn von der Botschaft dann glaubwürdig machen, dass du überhaupt amerikanischer Staatsbürger bist? Sondern du hast die Finger voll Chicken McNugget Soße. Dann sagen sie, ja, du bist einer von uns. Eindeutig. oder sie fragen dich, wie man ein Viertelfunder mit Käse in Österreich nennt. Nee, andersrum, sie fragen dich die österreichische Bezeichnung, du musst dann die amerikanische. Okay. Die kleinen Freunde des Lebens. Ja, aber kein Land, das was heißt. Er reicht sowas ein. Das ist auch von Price. Ich das glaube, ja, sie wollen jetzt, glaube ich, irgendwelche Schweine umbringen in Vietnam wegen Schweinepest. Professionell mit Militär. Ja, aber diese Schweinepest, also das, ich, bei Panikmache bin ich ja oft kritisch, aber ich hoffe nicht, dass das, was sich da im Moment abzeichnet, mit diesen langsam aufpoppenden Berichten nicht noch eine richtig fette Krise wird. Irgendwie. So, das hier ist eigentlich, das ist ein bisschen doof jetzt, weil ich habe das unter anderem eingereicht, weil ich wusste, dass Price hier sein wird und ich seine Meinung dazu hören wollte. Aber es gibt wohl fundierte Zweifel daran. Also fangen wir vorne an. Es gibt diese, erinnert ihr euch an diese Giftgasattacke in Syrien auf dieses Dorf, wo man uns immer diesen Krater gezeigt hat und ja, die Einschlagsstelle und gesagt hat, das waren die syrischen Streitkräfte, die das gemacht haben. Russisches Zeug, ne? Und dann wurde die Organization for the Prohibition of Chemical Weapons hat dann eine Untersuchung gemacht, hat gesagt, es waren die syrischen Streitkräfte. Und es gibt jetzt extreme Zweifel daran, dass das so ist. Dieser Bericht offensichtlich auch so geschrieben war, dass man auf diese Unzulänglichkeiten und Ungereimtheiten wohl versucht hat, die so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Zum Beispiel, dass die Kanister, aus denen das angeblich aus Flugzeugen abgeworfen wurde, überhaupt nicht zu dem passen, was halt sonst Flugzeugmunition ist, und dass die Experten eigentlich genauso gut hätten zu dem Schluss kommen können, dass das da hingelegt worden ist und fotografiert worden ist. Und sie sagen genau, um genau zu sein, also durch ein unterzeichnete Erklärung von einem Experten, der selber für diese OPCW gearbeitet hat, der schließt aus, dass diese Gefäße, die da in Douma aufgeschlagen sind, von Flugzeugen abgeworfen wurden und schon gar nicht von den Syrern, sondern dass diese dort hingelegt worden sind von Leuten, die sich am Boden befunden haben, und dass dann Fotos gemacht worden sind und um die Welt rum verteilt worden sind. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wem nützt das? Oder wer irgendwie könnte ein Interesse dran haben, uns anzulügen? Auch auf so hoher Ebene, also eine Organisation, der wir die Kontrolle der Chemiewaffen auf der ganzen Welt zutrauen, macht sich zum politischen Vehikel für in einem Krieg. Finde ich sehr bedenklich. Jo. Schade, dass Price nicht da ist. Wie gesagt, der hätte sicher, oder Abel, die hätten sicher da nochmal ein bisschen mehr einsteigen können, weil ich bin ja nicht so der Geopolitiker, das ist ja eher deren Stärke. Ach, da ist der Price ja schon wieder. I'm back, bitches. Sorry. Diese Geschichte, hast du mitgehört, was ich gesagt habe, zufällig? Ich hatte Internetausfall jetzt für die letzten Minuten. Danke, Telekom. Super, hast du diese Geschichte, die wir jetzt gerade besprechen, auch mitgeschnitten? Weil ich habe gesagt, es ist toll, dass du weg bist, weil jetzt rede ich hier die ganze Zeit darüber und die Experten, der Abel hat heute Familiendienst und du bist halt gerade rausgefallen. Geht es wieder um OPCW-Sachen? Ja, Duma, also das inzwischen heftig bezweifelt wird. Also dass es so aussieht, als wäre das Gutachten der OPCW halt so ausgestellt worden, dass man halt von den Sachen so ein bisschen ablenken wollte, die man da gefunden hat. Und dass es ein unterzeichnetes Statement von einem Experten gibt, der sagt, diese Kanister da sind garantiert nicht aus Flugzeugen abgeworfen worden. Ja, also, gut, das ist ja alles nichts Neues. Das ist ja der Punkt. Alle Experten. Oh, weiß ich. Bricht es das Herz, weiß, aber du roboterst wie verrückt. Ui. Versteht kein Wort. Scheiße. Sorry. Ja, dann machen wir weiter. Ne? Aber es ist jetzt alles, vieles ist jetzt Price, ne? Was hier noch ist, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, das mit Bayer und Monsanto war definitiv Price. Klingt auch ganz interessant, dass angeblich Monsanto irgendwie Dateien über einflussreiche Menschen überall in Europa gesammelt hat. Naja, ich habe das gesehen, glaube ich, an einer anderen Stelle und dachte so, die werden vielleicht eine Liste erstellt haben, nämlich mit Leuten, die sinnvoll sind anzusprechen oder so. Okay. Das ist ja noch nicht nur eine Datensammlung, finde ich. Ja gut, das machen so Lobbyorganisationen gerne. Ja, eben, es gehört zu ihrer täglichen Arbeit oder so. Daher, ich weiß nicht genau, ob das irgendwie wirklich verwerflich war, was sie da gemacht haben. Ja, ich bezweifle das ein bisschen, zumindest wurde das nicht verbal abgegrenzt oder so. Ja, US-Senatoren gegen Nord Stream 2, das ist ja auch eine Sache, die wir schon länger hier verfolgen. Ja, die Drohnen irgendwie Firmen, da hat der Botschafter in Deutschland hat Firmen angeschrieben, dass sie möglicherweise irgendwie sich Probleme einfangen, wenn sie da weiter mitmachen und so weiter. Oh, nett. Ja, die lassen sich wohl nicht einschüchtern. Das Ding scheint irgendwie, was haben sie jetzt, glaube ich, einem Jahr oder so ist das fertig oder so? Ja, was Neues. Oder die war nicht mehr so ewig lange. Ja, die Nummer, das war, glaube ich, von Mars, oder? Tja, Nord Stream 2, nochmal eine Sache dazu gesagt, immer im Hinterkopf behalten. Die Energiewende ist nicht möglich ohne Gaskraftwerke. Oder auswärtiges Land räumt nicht öffentliche Satzungen ein. Ja, die Amerikaner liefern ja auch Gas, oder wie war das, ne? Ja, ja, klar. Fracking-Gas. Das dann mit dicken Schiffen übers Meer transportiert. Dann sind auch schon Häfen. Ja, und die Häfen müssen erst gebaut werden, und die Terminals. Aber das haben wir ja schon alles zugesichert. Deswegen, das ist eigentlich geklärt. Die haben ja gesagt, wir bauen die Terminals und holen ein bisschen weniger Gas durch die Nord Stream 2, leiten weiterhin Gas durch die Ukraine. An sich ist die Sache geklärt. Nur weiterhin. Er erinnert sich nicht an den berühmten Satz: America first, America first. Preis, da müssen wir uns alle unterhauen. Ja, das hier ist eigentlich so. Eine gewisse Genugtuung wieder. So als Weltraumaffe redet man ja manchmal über Themen, die irgendwie in den Mainstream-Medien erst spät oder nicht so auftauchen. Und dann heißt es, ja, die rechten Verschwörungstheoretiker, die haben sich da bei dem Migrationspakt ausgedacht, der wäre hinter geschlossenen Türen verhandelt worden. Dabei war alles ständig für jeden sichtbar. Und der Tagesspiegel, Hut ab, hat dann gesagt, ja prima, wenn es so ist, dann möchten wir gerne alle Papiere sehen, Informationsauskunftsgesetz oder wie das heißt. Ja. Und dann haben sie die Papiere bekommen und da waren Passagen geschwärzt. Und dann hat der Tagesspiegel gesagt, ja, aber es ist ja jetzt Blödsinn, warum, wir wollen dann schon die ganzen, es wurde ja alles offen verhandelt. Und dann hat das Auswärtige Amt ein bisschen rumgedruckst und hat gesagt, naja, könnte schon sein, dass einige Teilnehmer der Konferenzen auch hinter verschlossenen Türen mit internationalen Partnern verhandelt haben und aus Gründen, wir können ja unsere Partner nicht enttäuschen und geheim wollen wir nicht sagen, aber die Verhandlungen offenlegen. Und das finde ich schon ganz schön frech. Man könnte sagen, da ist die Öffentlichkeit hanebüchen getäuscht und belogen worden. Also, dass das halt jetzt auch wieder keine Kreise zieht wirklich bisher, wundert mich auch. Klar, Strache überstrahlt im Moment irgendwie so alle Nachrichten, aber das hier ist wirklich frech, weil da ist in jedem erzählt worden, dass er ein Verschwörungstheoretiker ist und ein halber Nazi, der gewagt hat zu behaupten, das sei so ein bisschen unter der Decke gehalten worden, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Wobei das natürlich auch wieder ein ganz normaler Vorgang ist in so einem Kontext. Ja, natürlich passiert sowas. Ja, aber dann stelle ich mich doch nicht hin und behaupte, ja, das genau. Absolut. Ja, das wird der Punkt sein, dass auch nicht wirklich wundert oder so, ne? Dass die sich da ja, aber ich glaube, wer weiß, was die denen alles versprochen haben, so wie der Strache. Dieses Wundern ist halt das Problem. Wenn wir das nicht mehr tun, dann ärgern wir uns, glaube ich, auch nicht mehr genug, um was gegen diesen Zustand zu tun, dass Leute über unsere Köpfe hinweg ständig nur Scheiße bauen. So, komme ich schnell zu dem Thema, bevor mein Internet wieder ausgeht. Hoffen wir es mal nicht. Also das will ich noch ganz kurz bestreiten. Ja, angedeutet. Egal. Ja, also, ne, ich hatte das letzte Woche ja schon angedeutet. Esst Schweinefleisch, solange es noch geht. Letzte Woche waren wir bei 5% weltweit Infizierter. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 8%. Vielleicht sind wir schon über in einer zweistelligen Sache, seitdem ich das letzte Update geholt habe vor ein paar Tagen. Ja, hier eine Nachrichtmeldung. In Vietnam hat man schon 1,2 Millionen Schweine zwangsgetötet, weil die infiziert waren. Aber das ist erst der Anfang. Ja, das konnte noch auf industriellem Level getätigt werden. Und jetzt muss tatsächlich das Militär mobilisiert werden, um weitere 10 bis 20 Millionen Schweine alleine in Vietnam zu töten. In China passieren ähnliche Sachen. Hongkong ist derzeit bei täglich 4000 Schweinen, die zwangsgeschlachtet werden müssen, weil sie infiziert sind. die Schweineseuche verbreitet sich weiter. Also in Asien ist sie schon unterwegs, in Afrika ist sie sowieso schon immer. Südamerika ist befallen, Amerika bislang nicht. Aber ich zitiere nochmal den Epidemiologen, der dazu die Aussage getätigt hat. Man kann ganz normales Schweinefleisch haben, das ist gekocht, das ist behandelt, ein Schinken, der Mensch kann das essen, da passiert gar nichts. Ja, aber ein Ham-Sandwich kann eine gesamte Herde infizieren und zum Tode verurteilen, wenn das in den Stall geworfen wird. Und in dem Kontext gibt es in Asien ja auch eine sehr krasse Gangsterkultur, sage ich jetzt einfach mal, wo sich rivalisierende Unternehmen halt gegenseitig auch aus dem Unternehmen schießen wollen, indem die Herden gegenseitig infizieren. Das spielt hier wohl auch eine Rolle in Vietnam. Ja, allerdings auch vielleicht Essensreste füttern, weil es günstiger ist. Ne? Das kommt noch dazu, aber und in Vietnam ist es so, dass Schweinefleisch ein sehr größerer Bestandteil der Diät ist, wie es beispielsweise in Deutschland ist. Ja, die Diät in Vietnam ist anscheinend sehr schweinefleischlastig. Das trifft die sehr hart wirtschaftlich, weil die halt jetzt sehr viele Lebensmittel importieren müssen deswegen und ja. Kommen wir zu Bayer und Monsanto, der Traumhochzeit. Eine weitere Sache. Bayer hat quasi beim Durchsehen der Akten von Monsanto bemerkt, huch, wir haben ja so ein paar Ordner, da sind gewisse pikante Details über gewisse Privatpersonen drin, die in gewissen Positionen in Unternehmen, öffentlichen Ämtern und EU-Institutionen sitzen. Vorwiegend in Frankreich. Und das ist im Endeffekt der Kompromat-Giftschrank von Monsanto gewesen, der von einem rechtschaffenden Controller anscheinend gefunden wurde. Sowas scheint es noch zu geben. Ich bin selbst überrascht. Ist der erst zur Presse gelaufen und dann zu seinem Chef oder was? Das glaube ich irgendwie auch nicht. Ja, also die haben intern natürlich einen Aufarbeitungsprozess jetzt gestartet und so weiter und so fort. Also wie es auch immer jetzt zutage gekommen ist, ist es auf jeden Fall, ja, es ist im Endeffekt eine Datenbank, die vom Unternehmen zusammengestellt wurde, wo Daten aufbereitet wurden über Personen, die normalerweise Ziel von einer PR- oder Lobbyismuskampagne wären. Aber die Informationen, die da gespeichert wurden und gesammelt wurden, die gingen halt bis hin zum gewissen Erpressungspotenzial. Das gibt Bayer ja auch selber zu. Raus damit, Strache. Ich meine, jetzt wollen wir... Ja, die können das nicht einfach veröffentlichen, allein weil da die Persönlichkeitsrechte gefährdet werden. Aber das einfach mal zur Sache. Ja, das ist besonders bekannt jetzt bei diesem ganzen Strache-Fall. Ich will da noch ein bisschen warten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber Kompromat ist einfach gang und gäbe, was sowas angeht, leider. Ja, das wird halt genutzt. Kommen wir zu AO. AO ist die Gesellschaft hinter Adblock Plus. Wenn ihr Adblocker benutzt, benutzt bitte nicht Adblock Plus. Aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Die haben wir ja öfters mal besprochen. Unter anderem, weil die einfach Deals machen mit gewissen Werbepartnern und dann diese Werbung von denen durchlassen. Und die lassen dann halt nicht nur Werbung durch, sondern auch Skripte und eventuell sogar Malware. Hat es alles schon gegeben. Deswegen funktioniert das Geschäftsmodell von denen auch nicht so super, wie man sich vorstellen kann. Und deswegen diversifizieren sie sich jetzt ein bisschen und gehen ins Fact-Checking-Business. Ja, und die haben im Endeffekt ihre Werbe- und Medien- und Nachrichtenkontakte genutzt, um quasi sich so eine kleine Nische als Fact-Checker aufzubauen. Ja, und wenn man sich anguckt, mit was für einem ethischen Standard die in der Vergangenheit ihr Geschäftsmodell betrieben haben, dann kann da nur Übles bei rauskommen. Ich bin gespannt. Wie ist das mit diesem Adblocker? Das ist jetzt erlaubt oder was? Ne? Ist jetzt legal oder nicht? Kann ich dann plötzlich auch morgen hingehen und irgendwie Tücher über die Werbung hängen an der Straße, ne? Wenn dir die Leute irgendwie... Das ist echt flachfühlig, aber okay. Wenn alle Leute, die dieses Plakat sonst sehen würden, dir den Auftrag gegeben hätten, es zuzuhängen. Oder wenn du es nur zuhängst, wenn derjenige vorbeikommt, der dir den Auftrag gegeben hat. Aber sonst hängt der Vergleich. Also ich möchte auch noch mal kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben ja vielleicht diese Woche schon wieder, hoffe ich, irgendwie sicherlich wieder ein Republika-Sonderstream und möchte nochmal daran erinnern, dass auch da schon aufgefallen ist, dass die Leute von Adblock Werbung und Aktivismus und Schleichwerbung und so nicht so ganz trennen können. Dann biete ich dir an, kostenlos die Werbung aus der Wochenzeitung rauszuholen, die kostenlos kommt. Ja, so das zum Beispiel. Ja, könnte man ja machen. Ja. Das wäre legal dann auch, ne? Wenn ich dich dafür irgendwie beauftragen würde, wäre das wahrscheinlich legal. Dann wärst du mein persönlicher Adblocker. Wäre eigentlich cool. Aber dann ist so eine zerschnittene Zeitung, kann man total schlecht lesen. Ja, jetzt nur die Werbung, die da eingelegt ist sozusagen erstmal. Hier kommen wir zu einer kleinen Auswertung von Pew Research. Und zwar geht es hier im Endeffekt darum, wie sich das Kommunikationsverhalten von Social Media Accounts, offiziellen Social Media Accounts von Politikern im amerikanischen Kongress verändert hat im Laufe der Jahre. Wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, da sieht man eine relativ eindrucksvolle Grafik, die das eigentlich mit einem Blick klar macht, was da passiert ist. Natürlich geht es wieder um Trump, wie immer. Ja, aber im Endeffekt geht es darum, dass ganz jenseits von, ich meine, schaut euch das an, ja, was man hier auf dieser Grafik sieht, man sieht die Republikaner, die sich in einer Wellenbewegung immer auf einem ungefähren Niveau halten und die Demokraten, die bei der Wahl, kurz vor der Wahl von Donald Trump quasi, ja, wie soll man das sagen, exponentielles Wachstum hinlegen. Sie wurden getriggert. Ja, also gut, natürlich im Wahlkampf kann man natürlich erwarten, dass ein erhöhtes antagonistisches Verhalten in der Kommunikation stattfindet. Also hier geht es darum, wie wurden die Leute beschrieben? Ja, und da geht es von, ich mag den nicht, bis hin zu, my Trump, so, ne? Also alles, was negativ ist, oder im Gegensatz so, ja, keine Ahnung, ich mag Hillary Clinton nicht, bis hin zu, keine Ahnung, sie ist ein Reptil vom Mars, whatever. Ne? Und trotzdem sieht man in dieser Auswertung, die Republikaner, die sind immer ja irgendwie doch in einem gewissen Spektrum gewesen. Und die Demokraten, die sind halt, ja, und hier geht es um die Politiker. Ja, die Politiker, nicht irgendwelche Anhänger, sondern die Politiker. Wir hatten ja schon die Auswertung von den ganz allgemeinen Leuten auf den Social-Media-Netzwerken. Wir hatten ja schon die Auswertung, wie sieht es aus mit den Tageszeitungen, mit den Nachrichten-Outlets. Haben die einen Bias gehabt? Das ist relativ eindeutig gewesen. Und hier haben wir das Verhalten der Politiker. Und die Politiker, die sind halt zur Wahl total ausgerastet, aber halt vor allem auf der Seite der Demokraten. Zumindest, wenn man deren Social-Media-Engagement sich anschaut. Und wenn man dann im Hinterkopf hat, dass die ja eine sehr schlechte Social-Media-Kampagne im Wahlkampf gefahren haben, im Gegensatz zu Barack Obama, der ja mit Cambridge Analytica und verschiedenen weiteren Beratungsfirmen eine sehr solide Social-Media-Strategie hatte und eine sehr große Datenbank, die er ja Hillary nicht zur Verfügung gestellt hat. Trotzdem haben die so einen krassen antagonistischen Social-Media-Wahlkampf gefahren. Ja, und vor allem über den Wahlkampf hinaus hinweg. Ja, weitere Details könnt ihr selber nachlesen in der Studie, aber das ist quasi der Hauptbefund, der einem wirklich ins Auge sticht, wo man einfach sagt, okay, da ist eine Anomalie. Eindeutig, ne? Und das ist meine Lieblingswissenschaftsmeldung gewesen. Der ist gut, jo. Der letzten Woche. Und zwar, Koffein kann im Endeffekt Solarzellen in ihrer Effizienz steigern. Vielleicht schaffen wir doch noch die Energiewende mit Solarzellen mit Koffein. Zusätzlich wurde noch ein weiteres Nano-Element gefunden, was besondere Leitungskapazität hat und besonders einfach sogar industriell herzustellen ist. Vielleicht können wir damit und mit Koffein die Solarzellen der Zukunft herstellen, die Gaskraftwerke überflüssig machen. Ja. Ja, Photovoltaik ist sowieso nicht so schlecht. Ich liebe Kaffee. Wenn du es nicht alles vorher auftrinkst, ja, dann können wir damit die Welt retten. Das waren die Weltraumaffen. Nee, ich möchte noch kurz was nachschieben. Aktuelle Zahlen. Nämlich, ihr wisst ja vielleicht, oder wisst es nicht, heute gab es ein Europa für alle. 400 Initiativen haben aufgerufen. Camp Act, Greenpeace, Oxfam, Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrts-, Sozialverbände haben die üblichen Europa Parolen halt gehört, wahrscheinlich auf den Kundgebungen. Und was mich wirklich freut, so viele NGOs und Beeinflusser, Influencer, wie auch immer, haben aufgerufen und die Zahlen sind, ja, 10.000 in München, 14.000 in Frankfurt, 10.000 in Hamburg, 12.000 in Stuttgart und Leipzig 10.000. Wahnsinn. Ja. Berlin hat es auf 20.000 geschafft. Köln hat 45.000 hingekriegt. Aber wann war die Demo? Heute. Heute? Ja, ist ja kein Schultag, hallo? Interessant, ne? Also, wie viele Leute sich aktiv genug von dieser ganzen Europa-Besoffenheit, also ich finde Europa, also ich muss eigentlich EU-Besoffenheit sagen, ja, weil das ist ja, was die Politiker uns alles Europa verkaufen, die EU, die mit Europa glücklicherweise irgendwie wenig zu tun hat eigentlich. Und dass es so wenig Leute sind, die trotz dem medialen Dauerfeuer und dem Europa hier, Europa da, geh wählen, Sibylle Berg, Republika, Scheißdreck, dass das doch so wenige sind, die dann dafür auf die Straße gehen, das wärmt mein Herz. Ich bin Zyniker. Ja, geht wählen am Sonntag auf jeden Fall. Sage ich jetzt schon mal. Am besten geht ihr in den Wald und dann geht ihr wählen. Dann geht ihr wieder in den Wald und dann hört ihr die Weltraumaffen. Wählt Wald. Nächsten Sonntag. Aber geht auch noch in den Buchladen und kauft The Blank Slate. Geht ins Wahllokal und beschwert euch, dass die Leute euch nicht nach eurem Pronomen fragen. Oder solltet oder ihr eine Person auf der Straße begegnen, die euch ihre Sexualität erklärt, dann begegnet ihr mit Respekt. Mit dem gebotenen Respekt, bitte, ja. Und für die Leute so ab 35 bis zu meinem Alter möchte ich nochmal eine ausdrückliche Empfehlung für die Serie Cobra Kai aussprechen. Ich habe mir gestern Cobra Kai ist eine sehr schöne Serie. Die erste Staffel angeguckt und ich muss sagen, ich bin so ein richtiger Reboot und Rehash und Remake-Hater geworden, aber Gott, ist das gut und ist das vor allem auch der Umgang mit Schneeflockigkeit und solchen Sachen ist fantastisch. Dass das unter Googles Ägide, das Skript hat keiner gelesen bei Google, glaube ich. Weil da wird halt wirklich erklärt, wie einfach es ist, einfach man selbst zu sein und sich nicht von anderen Leuten irgendwie. Schaut es euch an, das ist eine absolute Empfehlung. Man kann nämlich auf einen Probemonat machen von dieser Geschichte. Von dieser YouTube-Premium-Geschichte und da kann man sich locker die ersten zwei Staffeln reinziehen. Absolute Empfehlung. Also wirklich Qualitätsfernsehen. Hat mich sehr überrascht. Auf YouTube oder was? Ja, YouTube. An dieser Stelle möchte ich bitte Hirschquelle erwähnen, ne, mit wertvollem Uran. Ja, ja, lecker Wasser. Ja. Lasst euch nicht x'en. No. Und auch nicht entwalden. Wax on, wax off. Genau, fördert, pflanzt, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Wenn ihr könnt, pflanzt vielleicht einen Baum. Kulturpraxis. Was? Kulturpraxis. Ja, geht. Kulturpraxis.